Tja, Kinder. Dann sag mal, ei, das wird heute wieder, naja, gut, ich fange wieder mal. Da, ich bin, glaube ich, ja der Einzige, der das irgendwie zu schätzen weiß, die, zum Beispiel für den folgenden Song. Ich habe schon so rück... Was du an dem findest, verstehe ich gar nicht. Nichtsdestotrotz fange ich du mit dir wieder mal an. Ja, weiß ich. Du weißt aber, auch. Aber, naja, natürlich. Ist doch aber auch... normal. Ist doch aber auch... Ist erstens ist es normal und zweitens ist es natürlich interessanter, wenn jemand in Rätseln redet. Weil so klar, wir sind ja nicht bei Inforadio. Wobei bei Inforadio reden, die reden ja auch in Rätseln, oder? Rätseln reden, unverständlich reden. Du hast aber gesagt, ich rede in Rätsel. Du hast nicht gesagt, unverständlich. Hast du gesagt, ich rede bei einer Frage, die so eine anschließende Frage. Also, ist ein Unterschied. Ab wann eine Sache rätselhaft ist und ab wann eine Sache unverständlich ist. Unverständlich ist, wenn es keiner der Referenzpunkt gibt. In Rätseln ist, wenn man sich auf irgendwas beziehen kann, dazu sich selber aber seinen Kopf anstrengen muss. Zum Beispiel die folgende Musik, die ich jetzt spiele, habe ich jetzt irgendwie den, das ist meine! Finger weg! Habe ich jetzt, das sind meine! Guck mal, weil da ist der Regler noch offen. Ach so, das ist deine! Das ist deine, nimm die raus. Die habe ich schon mehrmals gespielt. Und freue mich immer so an der so. Meine und du kennst die auch. Du dürftest jetzt gar nicht dich wundern, sondern das ist eben Kuhglocken. Rock'n'Roll aus den 70ern. Jetzt willst du Bescheid, oder? Fällt dir noch was ein, Kuhglocken-Hip-Hop? Ein Zeitmagazin ist ein Kuhglockenartikel. Den muss ich echt? Noch, ja. Siehst du, ich bin doch so trendy, oder? So ich hab so gelacht vorhin. Am Zeitgeist. Wieso? Echt? Ja. Und worüber? Handelt der von Kuhglocken auch in der Musik nie? Das ist viel langweilig, aber generell erstmal ein Artikel über Kuhglocken. Siehst du? Ja. Die hören wahrscheinlich hier auch immer schön Sprechfunk und. Leute, gehen auf Zeit online. Und. Irgendwo Zeit. Ah, siehst du, meine Playlist muss ich auch noch aus. Ja, machen wir deine Playlist da. Achso, ich mach mal inzwischen Kuhglockenmusik und dann kicken wir mal, was da bei der Zeit los ist, okay? Vielen Dank für deine Zustimmung. Für deine lautstarke Zustimmung. Ich hab jetzt lautstark den Daumen. Ah, jetzt hat wieder eine gesagt, das ist Mountain. Mountain. Die haben eine Platte gemacht, die heißt, die Studioplatte heißt Climbing, Bergsteigen. Und dann haben sie noch Mountain, Flowers of Evil, Blumen des Bösen, Blusen des Böhmen, hieß es bei Robert Gernhardt, glaube ich. Flowers of Evil, Mississippi Queen heißt der Song, Mountain. We'll be right back. So. Thank you, Man Bandage. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, gleich geht's wirklich los. Das hier die Telefonnummer. Und ich würde jetzt erstmal bitten, ihr habt jetzt noch einen Moment Zeit, euch tatsächlich zu überlegen, das ist die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich würde vorschlagen, dass jetzt mal unter dieser Telefonnummer, ich sag's dir gleich nochmal, die Leute anrufen, die heute einen wirklich harten, beschissenen Tag hatten. Und dann wollen wir mal vergleichen. Also mir ging's nämlich genauso und da würde ich ganz gerne vergleichen. Hier ist es, diese Telefonnummer, Leute, die heute einen richtig fiesen, heavy, harten Tag haben. Dann kommt nochmal kurz Zelda, wunderbare türkische Hippie-Pop-Musik aus dem End-16 und dann geht's los. Das hier ist die Telefonnummer für Leute, die wirklich echt einen harten Tag heute haben. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der Eiche. Richtig so, das mein Sack. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann vergleichen wir mal. Bir de bizim köyden asırlanmış elleri de yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi yaz bankada parası olan kulları yazma onları aldanıp yolundan atma şehirden asfalt geçen yolları yazma bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları da yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz efendi Bahçendeki gülleri yazma Haksız yere genç öldüren elleri yazma Doğuda doktorsuz ölen kulları da Yaz yaz gazeteci yaz Yaz yaz efendi yaz Yaz yaz gazeteci yaz Yaz yaz efendi yaz Yıkılanları yazma Bir de Türkiye'de dul kalan dulları da Yaz yaz gazeteci yaz Yaz yaz efendi yaz Yaz yaz gazeteci yaz Yaz yaz efendi yaz Zelda Skandalöse türkische Hippie Queen aus den 60ern. Yas Gazeteci Yas hieß der Song. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt wirklich Leute, die wirklich richtig einen harten, wirklich einen richtig einen harten Tag haben, die können jetzt mal anrufen und dann wollen wir, wie ihr sagt, wirklich mal richtig hier vergleichen. Na, hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Sebastian. Hallo, Bastian. Du bist der Meinung, dass du heute richtig einen richtig harten Tag erlebt hast? Ja, auf jeden Fall. Echt? Erzähl mal. Ich habe heute erfahren, dass ich meinen Fachabi nicht geschafft habe, weil ich eine Klausur in der 5 gekriegt habe. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt muss ich mal sehen, was ich mache in halbes Jahr. Und dann? Nee, erklär mal jetzt. Du hast da deine Klausur nicht geschafft. Woran lag's? Bist du zu dämlich? Zu faul, eher, würde ich sagen. Das ist echt die klassische Ausrede, wa? Alle kennen keinen, der sagen würde, ja, ich bin zu doof, sondern alle sagen, sie sind zu faul. Also, weil das ist natürlich für das Image irgendwie schon ein bisschen besser, faul zu sein als doof. Wobei faul ist ja fast noch doofer als doof, findest du nicht? Ja, so sieht's aus. So sieht's ja aus. Aber wie geht's denn jetzt nur weiter? 5 im Fachabi. In der Klausur. Fachabi, was war denn für ein Fachabi? Fachabi Richtung Technik war das so. Ja. Ein Jahr. Und wenn es geklappt hätte, was wäre dann gewesen? Dann hätte ich weitermachen können. Also es bin mir durchs Probehalbjahr geflogen schon. Was nochmal? Wo ist noch durchgeflogen? Durchs Probehalbjahr bin ich geflogen. Durch was für ein Probehalbjahr? Na, es gibt ein Probehalbjahr und ja? darfst du keine 3,5 auf dem Zeugnis haben und dann kommst du weiter. Und wenn nicht, bist du raus. Und jetzt bist du raus? Jo. Wie alt bist denn du? Ich bin 19. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, muss ich mal sehen. Ist ja halt scheiße, der Tag, wa? Naja, da ist jetzt nicht nur der Tag scheiße, sondern irgendwie der zieht so eine Schleifspur in die Zukunft, oder? Würde ich sagen, ja. Ja, aber wie soll es jetzt weitergehen bei dir? Hast du irgendeine Vorstellung? Nee, ich sitze jetzt erstmal ein halbes Jahr rum und dann mache ich vielleicht nochmal. Wie, was heißt denn vielleicht? Kannst du das überhaupt normal machen? Ich könnte es nochmal machen, also praktisch wie sitzen bleiben. Und warum sitzt du nicht rum und büffelst, sondern büffelst vielleicht ein bisschen? Na, jetzt ist es ja schon zu spät. Naja, vorbereitend, wenn du es nochmal machen willst. Hast du jetzt ein halbes Jahr Zeit, dir Gedanken zu machen, was zu lernen? Ja, könnte ich machen. Machst du aber nicht. Kickst ProSieben und Sat.1, oder? Oder hör Kuttner. Mein Lieber, naja, also wenn du da genau zugehört hättest, dann wärst du heute, hättest du keine 5 geschrieben. Ja. Ja, so ist es. Das ist eine der lehrreichsten und nahrhaftesten Sendungen. Ich danke dir für deinen Anruf, Sebastian. Ich wollte mal noch fragen, ob du die Karten verlost. Was für Karten? Für Videoschnipselvortrag. Ach so, ja, natürlich. Wann ist denn der eigentlich? Am Freitag, wa? Ja, glaub schon. Am Freitag ist Videoschnipsel und da wären, sagen wir mal, um 0 Uhr würde ich gerne wieder Karten verlosen. Das ist irgendwie mal ein bisschen interessanter. Okay. Ja, um 0 Uhr und dann muss man, was man da machen muss, weiß ich noch nicht. Sag ich dann nochmal Bescheid, man muss irgendwas machen. Dass es jetzt hier nicht einfach so runtergerotzt wird. Okay? Man muss sich Mühe geben. Jo. Und wer durchfällt, der kann eben halbes Jahr zu Hause sitzen. Mann, Sebastian! Ach, so eine Scheiße aber auch. Ja, ich weiß. Echt, das fällt doch alles auf mich zurück, genau. Oder Kuttner hören, sagst du dann. Und dann denken alle, ich bin für die schlechten Zensuren durch im Lande Brandenburg verantwortlich. Stimmt aber nicht. Mann! Sebastian, da machst du mir hier echt Schande und keine Freude. Ich amüsiere mich aber köstlich bei deiner Sendung. Ja, aber ich hoffe, du schämst dich auch ordentlich. Ja, so wirst du nie eine Freundin kriegen. So. Das ist quasi das Fieseste, was ich jetzt sagen konnte, was mir eingefallen ist im Moment. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so fies und stimmt sicher auch nicht, aber klingt erstmal gut. Tschüss, Sebastian. Ja, tschüss. Mein lieber Scholli, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo? Ja, wer ist denn da? Hier ist der Ingo aus König Wusterhausen. Ingo aus KW. Ja. Ja. Du behauptest heute einen richtigen Scheißtag gehabt zu haben. Ja, aber körperlich. Was heißt, ich auch, aber erzähl mal. Ja, also anfangen muss ich eigentlich mit gestern, weil gestern war ich arbeiten und danach... Oh, das fängt ja schon ganz schlecht an, oder? Ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung, ja. Mensch, richtig ja, ein Privilegierter quasi. War ich arbeiten und dann habe ich noch Musik gemacht auf einer Bowlingbahn, Weihnachtsfeier, bis morgens um 4:30. Du, aber jetzt nochmal, auf einer Bowlingbahn im Mitte Januar zu einer Weihnachtsfeier Musik gemacht? Ja, Weihnachtsfeier von den Angestellten. Die gibt's aber nur in KW, oder? Ja, die ist in Wildau, ist egal. In Wildau? Ja, in Wildau. Da haben die jetzt Mitte Januar feiern die Weihnachten. Jo. Die sind echt ein bisschen hinterher, oder? Kann es sein? Ja, zum Weihnachtsgeschäft hin ist immer voll, da könnten sie sowas nicht machen. Ist Wildau auch so umgeben, liegt jetzt in so einem tiefen Tal umgeben von hohen Bergen, dass sie quasi kaum Kontakt zur Außenwelt haben? Wildau ist... Und gewissermaßen Cousin und Cousine sich entschließen, Kinder zu kriegen und so? Nee, dass sie dann irgendwie denken, ach, wir feiern eher so russische Weihnachten, quasi gregorianischer Kalender, irgendwann mit Dingschen, hat sich noch nie rumgesprochen, dass Weihnachten im Dezember ist. Du schweifst aber vom Thema ab. Nee, da war nur eine Nachfrage. Wildau ist eigentlich weltbekannt. Gut, ja, Wildau, natürlich ist Wildau. Ja, Wildau ist schon weltbekannt. Und aber trotz, und wie sieht eine Weihnachtsfeier auf einer Bowlingbahn aus? Mit richtig so mit Baum und Jule Club und Topfschlagen und Polonaise? Noch. Weihnachtsbaum, der steht leider nicht mehr, nee. Nee, also aber super. Mit Bowling, Essen, Trinken, Tanzen, wenn die Musik gut ist und die war gut, habe ich ja gemacht. Ja, jedenfalls habe ich bis 16:30 gemacht, dann bin ich nach Hause gefahren, eine Stunde geschlafen, bin wieder arbeiten gefahren. Ja. Und jetzt war ich wieder auf der Bowlingbahn aus Spaß und jetzt ist 22:30, jetzt bin ich ein bisschen am Arsch. Ach so, das nennst du einen schlimmen Tag? Ja, eine Stunde schlafen und dann wieder arbeiten. Na, wie alt bist du denn? Ich bin schon 31. 31? Na ja, da bist du dann ein junger Mann, sag mal. In deinem Alter, da hat der Bäume ausgerissen. Naja, Bonsai-Bäume. Was arbeitest denn du eigentlich irgendwie? Zimmermann ist mein Beruf. Zimmermann? Ja. Na, weißt du, was ein richtiger Scheißjob ist? Rüster. Weiß ich, ja. Oder? Aber Rüster ist auch was für die in der Schule nicht weitergebracht haben. Ehrlich, meinst du? Ja, da braucht man nicht überlegen. Ja, das stimmt. Aber Zimmermann muss man rechnen können ein bisschen auch, oder? Muss man rechnen können. Und so Satz des Pythagoras? Wie würdest du jetzt einen rechten Winkel konstruieren? Naja, gut, vielleicht nicht so vom mathematischen. Rechter Winkel 3, 4, 5. 3, 4, 5 ist rechter Winkel, wa? Das ist also die Zimmermannsweisheit dann. Ja, und das klappt immer. Ja. Und dahinter steckt aber eben der Satz, jetzt kann mal hier der Sebastian von mit seiner 5 zuhören. Dahinter steckt der Satz des Pythagoras. Also dem jungen Mann, muss ich ehrlich sagen, ist eine eigene Schuld, aber nein, das ist eine extreme Dämlichkeit, oder? Und auf wen fällt's zurück? Auf mich, oder? Die denken alle, der hat was mit mir zu tun, wenn der so privat ist mit mir praktisch und sagt, er hört immer die Sendung und kann deswegen nicht lernen. Du musst ja ein kluger Mann sein, sonst wärst du nicht im Radio. Na, das stimmt nicht. Nicht? Nee, das stimmt. Nee, also ich meine, weil man im Radio ist, ein kluger Mann ist, stimmt nicht. Nicht? Naja, da sind doch also so eine Menge von Idioten unterwegs, oder? Naja, was, weiß ich nicht. Na, grundsätzlich meine ich. Ich meine jetzt nicht mich. Ach so. Ja, das kann sein. Ich meine doch jetzt nicht mich. Ich höre ja nur Fritz. Du musst mich nicht verteidigen. Ach so, na dann ist gut. Aber ha, 3, 4, 5, dass darin der Satz des Pythagoras versteckt ist, weißt du? Nee, weißt du nicht. Doch. Doch. Welche Art? Dann erklärt vielleicht mal hier unserem Sebastian mit seiner 5. Nee, das kann ich nicht erklären. Ach, kannst du nicht erklären. Das ist doch logisch, oder? Nee, ist nicht logisch. Was heißt ein Satz des Pythagoras? Heißt das in einem rechtwinkligen Dreieck? Darum dein rechter Winkel? Die Hypotenusenquadrat gleich Summe der Kathetenquadrate ist. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Drei Quadrat ist wie viel? 3 mal 3 ist? Na 9. 4 mal 4 ist? 16. 9 plus 16 sind? 25. Und 5 mal 5 ist? 25. 25, 3, 4, 5. 3 mal 3 plus 4 mal 4 ist gleich 5 mal 5. Gut. Und dann hast du einen rechten Winkel. Ja, aber wenn ich... Bingo! Ja, das ist die Theorie. Bingo! Wie bitte? In der Praxis. Ja, das ist die Theorie, aber du siehst, die kommt jetzt gewissermaßen ohne den Rückgriff auf quasi 2000 Jahre Kulturgeschichte nicht aus. Richtig. Pythagoras, die alten Griechen. Dass du eine gerade Wand hinsetzen kannst da. Richtig. Wobei Rüster wissen das aber auch wahrscheinlich, oder? 3, 4, 5. Wiss ich nicht. Kann ja, die müssen doch auch gerade hinkommen. Ja, die können aber eine Wasserwaage anhalten, das reicht. Zimmermann nicht? Zimmermann muss ein bisschen mehr machen, ja. Echt? Hm? Ach so, was zimmerst du eigentlich so? Alles. Also Zimmermann ist ein Mann für Grobe. Dachstuhl. Ja. Trockenbau. Oh, hockst du denn? Und, aber dann ist doch auch immer schön, wenn hier die Krone hochgezogen wird, das Ding ist da. Jo. Da bist du dann auch voll dabei, richtfest. Ein richtfest, ja. Ist immer feucht fröhlich. Und dann wird schon irgendwie ein bisschen so Hacke getrunken. Das muss dann schon sein, oder wie? Ja, doch schon. Auch heutzutage noch, trotzdem die Zeiten härter sind? Ja, das gehört dazu. Gut. Ist man als Zimmermann mit wie vielen Kumpels hat man da so arbeitsmäßig? Normalerweise, oder du jetzt? Kollegen, oder? Ja, so mit denen man eng zusammenarbeitet. Also ich arbeite seit 10 Jahren mit einem und denselben Kollegen zusammen. Schöne Grüße an der Stelle. Mit einem? Ach, das ist ja nicht schlecht, weil das war irgendwie... Ja, in der Firma sind wir mehr, aber wir sind immer beide zusammen. Hm? Ah ja, super. Ja, da ist man nur eingespielt. Kommst du auch gut aus mit dem? Jo, ist mein Vorarbeiter. Und auch privat, dass ihr dann mal so grillt? Privat ist auch befreundet, ja. Ja, und die Frauen kennen sich auch, oder wie sie... Urlaub fahren sie ja. Jo. Ich fahre mal wieder nach Norwegen zum Angeln. Na, nicht schlecht. Hm? Also muss es sein, oder? Ja, klar, natürlich. Okay, dann, würde ich mal sagen... Vielen Dank für deinen Anruf. War aber kein schlimmer Tag. Nicht? Nee. Naja, mal eben mal durchgemacht. Und dann bist du ja außerdem noch freiwillig freiwillig in die Bowlingbar gegangen? Ja, weil du dich nochmal feiern lassen wolltest, oder? Nee. Ach, oh, Ingo, du hast gestern so dolle Musik gemacht. Du bist so spitze. Ach, das höre ich ja immer. Ich mache so, hörst, hörst du immer, ja? Ja. Oder war wieder die schöne Ulrike da? Nee, nee, ich bin meiner Freundin treu, der Michi. Ach so, ja. Die, aber die war nicht dabei? Nee, das ja, war das meine Firmenfeier. Ja, das ist ja echt eine schöne Treue. Haha. Haha, haha. Ingo, vielen Dank für den Anruf. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss, schön. Tschüss. So, Kinder, ihr könnt mir heute, wenn ihr einen richtigen, total Hardcore-Scheiß-Tag gehabt habt, dann könnt ihr den hier erzählen, aber im Grunde kommt jetzt erstmal eine kurze Musik, dann kommen die Nachrichten, aber das wäre hier die Telefonnummer. Warte, naja, die, ach, die wisst ihr ja im Grunde sowieso. Das ist jetzt aber auch, das ist jetzt auch, ach, das ist jetzt peinlich, ist ja völliger Blödsinn. So, erstmal ein bisschen Musik hier. Was kommt denn jetzt hier eigentlich? Ach, ich weiß ja nicht genau. Soll ich das jetzt machen? Senor Coconut? Findet, naja, ach doch, ist schon mal ganz schön, oder? Okay, kann man schon mal machen. Senor Coconut war dann nach den Nachrichten, nimmst dann das Original. Eigentlich wollte ich das Original spielen. Dann sagen wir, ja, aber ist ja auch doch irgendwie ganz schön Senor Coconut mit so einer Dingschen Version von Das Leben ist dann auf und ab wie Flaschen zu. Ein Winter so ganz ohne Schneemann, wär wie Hip-Hop ohne den D-Mann. An jeder ist seines Glückes Schmied und Hip-Hop ist wie Pizza auch schlecht noch recht beliebt. Fritz präsentiert Dendemann. Du kannst nicht einfach so Dendemann, und zwar live, kommenden Samstag. Manche wollen vollere Lippen und neuere Titten, manche wollen nur ein frisches Pilz, Feuer und Kippen, manche wollen größere Villen und teure Schlitten, manche schämen sich den Nächsten, um einen Euro zu bitten. Ab 20 Uhr im Fritz-Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Und am 10. Februar kommt Dendemann auch ins Waschhaus nach Potsdam. Mehr Infos, fritz.de. Dendemann in Berlin und Potsdam. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut, ich will nichts anderes machen. Als das hier. Fritz. Und das hört man. Ich will eigentlich ohne Schlaudert machen als das hier. 22.35 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Grischa Sedelke. Im Streit um die politische Zukunft von CSU-Chef Stoiber hat der Fraktionschef der CSU Herrmann Berichte zurückgewiesen, es handele sich um einen Machtkampf. Auch nach der heutigen Aussprache sei eine dramatische Entscheidung nicht zu erwarten. In Wildbad Kreuth läuft seit mehreren Stunden die Diskussion über die politische Zukunft Stoibers. Der brandenburgische CDU-Landesvorstand hat sich am Abend überraschend für Sven Paetke als neuen Parteivorsitzenden ausgesprochen. Bei der Abstimmung war Paetkes Konkurrent Wirtschaftsminister Junghans allerdings nicht anwesend. Auch vier andere Vorstandsmitglieder fehlten. Sowohl Paetke als auch Junghans bewerben sich um die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Schönbohm. Der Weg für die Verleihung der Berliner Ehrenbürgerwürde für den Liedermacher Wolf Biermann ist frei. Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sprach sich heute überraschend deutlich dafür aus. Der Vorschlag kam ursprünglich von der CDU. Der Koalitionspartner Linkspartei beschloss anschließend, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Die Europäische Union will US-Getreide wieder einführen. Die Auflagen wurden aufgehoben, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Sie waren im April 2005 verhängt worden, nachdem bekannt worden war, dass das Getreide durch eine unerlaubte Genmaissorte verunreinigt worden war. Die verhängten Vorschriften sollen ursprünglich noch bis Mitte dieses Jahres gelten. Bis dahin sollen jetzt weiter Stichproben genommen werden. Die US-Behörden hatten im März 2005 die EU über die Verunreinigung informiert. Zum Sport. Alba Berlin hat sich für die zweite Runde des ULAB Cup disqualifiziert. Die Basketballer verloren das Auswärtsspiel bei Hapoel Jerusalem mit 82-95, kamen aber trotzdem weiter, weil der belgische Konkurrent beim italienischen Gruppensieger unterlag. Und noch eine Meldung vom Eishockey. Der deutsche Meister Eisbären Berlin ist beim Eishockeypokal ausgeschieden. Die Berliner verloren ihr Halbfinalspiel bei den Kölner Haien mit 1-2. Wetter. In der Nacht gibt es im Norden etwas Regen und dann ja, kühlt es sich noch weiter ab und zwar auf 5 bis 3 Grad. Am Tag dann wechselhaft und wieder etwas milder von Temperaturen 9 bis 12 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz, A10 nördlicher Berliner Ring, Havelland Richtung Schwanebeck. Zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer besteht immer noch Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Es wird immer noch gemeldet, dass dort ein totes Reh auf dem linken Fahrstreifen liegt. Ansonsten. Das war doch letzte Woche schon, oder? Naja. Naja. Aber die Meldung ist schon von heute. Zumindest echt? Laut der Berliner Polizei. Aber stimmt, du kriegst immer die Rehe ab in deinen Sendern. Ja. Ja. Wie gesagt, da. Noch weit außer toten Rehen? Nö. Gute Fahrt. Jetzt, wenn man jetzt Hip-Hopper wäre, dann hätte man einen schönen Reim, oder? Außer toten Rehen nischt ihr sehen. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon. Heute mit eurem beliebten Verkehrsnachrichten-Rapper. So Kinder, jetzt aber mal ein bisschen die Box so viel dreht und den Hattie bangt oder wie das heißt. Ja, ich weiß, ist nicht eure, von generationsmäßig eure Musik, aber meine und dann mal solidarisch A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat ein bisschen mitrocken. ihr sollt ja nicht so flaschenmäßig rumsetzen, sondern ein bisschen bängen, bängen. Kennt der Erlkönig, mein Vater, mir wird so bang. Mir wird so Headbang bei die Purple. Echt ein großfresser Satz gewesen. Weil ihr kennt ja den Erlkönig. Nein, kennen wir nicht. Wir sind Satz 1 Gucker. Ja, tut mir leid, ist hier die Bildungsabteilung von Fritz, ist Partisanenkommando vom Deutschlandfunk. Erlkönig, wir reiten zu spät durch Nacht und Wind, das ist der Fahrquadrat fürs B-Quadrat, gleich Hypotenusenquadrat. Achso, die kommt später. Oh, wie die Tasse, wenn die Wichser immer auf die Musik rumsprechen. So, Spitzenmusik, ey, Mann, oh, und dann der Idiot quatscht darüber, dass man sich ja nicht konzentrieren kann. Wer hat da einen Arsch offen, sag mal, sind die voll blöde da am Radio? Also bei so Musik, die mich dann wirklich glücklich macht, wie zum Beispiel Crazy Horses oder Slade Come On Feel the Noise, habe ich immer das Gefühl, dass ihr dann so da sitzt und sagt, oh, der alte Mann wird glücklich, seltsame Musik, aber der alte Mann wird glücklich, schön, das wollen wir ihm mal gönnen, Smoke on the Water. Oh, jetzt so Sick Vicious Musik. Aber was angeht, ich meine, zeig eher so ein bisschen kulturvoller Mozart-Hölderlin-Leser, wie ich drauf bin. Da ist so nicht so. Kann ich praktisch gar nicht. Krischer Sedelke steht draußen, ruft seine Olle an. Mach schnell das Radio an, da spielen sie wieder mal Smoke on the Water. So, Krischer, wen hast du denn angerufen, um mich anzuscheißen, was für Spitzenmusik ich hier habe? Nein, das war nur der André Langfeld. Ja, der André Langfeld. Der hat gefragt, was für ein toller Song war oder was? Mann! Okay. Wenn ich nicht so viel tolle Musik hier heute wieder mit hätte, dann würde ich den ganzen Tag immer nur Smoke on the Water spielen. Eigentlich müsste man mal auch so eine monosonguelle Sendung machen, finde ich. Das ein Song reicht doch. Ein guter Song, oder? Ja, immer diese Durchlauferhitzermäßig neu. Die Platte kommt am 2. März raus, aber wir haben schon eine Vorab-Single. Sid Vicious. Da gibt's Sampler zu einigen Stücken, die dein Konzept vollkommen tragen würden. Ja, naja, nee, das finde ich, also das krieg ich auch zusammen noch da irgendwie. Du meinst Coverversion? Nein, ich meine richtig das Original spielen und als zweiten Song nochmal von Deep Purple Smoke on the Water und als dritten, wenn eine musikalische Pause sich als dritter anbietet, Smoke on the Water von Deep Purple. Und wenn man mal richtig Abwechslung haben will, die Leute richtig verwirren will, dann kommt die Live-Version und dann kommt aber gleich wieder die Studio-Version. Also mein Segen hast du da. Echt? Ja. Nicht, dass, meinst du nicht, dass es hier vielleicht im Sender innerbetrieblich Querelen geben könnte? Mit Sicherheit. Ich habe ja eh schon ein Verbot in der Musikredaktion, von daher. Ach so, echt? Ja. Wieso, was kommst du? Kommst du da mal mit Annette Louisan an oder was? Nee, ich bin das 80er Jahre Fossil, was hier rumläuft. Und Florian Silbereisen praktisch. Nee, mein Job ist es, die Simple Minds hier im Programm unterzubringen. Ach so, naja, gut, okay. Hieß es, ne? Na, ja, gut, ja, ja, dreh ich mich um und rede weiter. Ihr könnt hier heute unter dieser Telefon, also nee, ihr könnt anrufen hier. Ach, da sind wir aber voll überrascht. Du machst seit 15 Jahren diese wunderbare Sendung und wir können mal anrufen, das ist ja schön. Unter dieser Telefonnummer, ja, da sind wir aber gespannt, welche könnte es denn sein? Ja, diese Telefonnummer hier ist. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wenn ihr richtig heute richtig so richtig einen Hardcore-Scheißtag, ich will jetzt vielleicht mal, jetzt ist schon wieder eine Dreiviertelstunde rum, einfach nur mal sagen, Icke heute früh um 8. Was sowieso meine Zeit nicht ist. Früh um 8. Da denke ich irgendwie, das ist was irgendwie für Panzerfahrer, für abhängig Beschäftigte, für das ausgebeutete Proletariat. Ich bin Mittelstand. Also ich bin Boheme, ich stehe nicht um 8 auf, ich stehe nicht. Heute früh um 8. sitze ich wo? Beim Zahnarzt 3 Stunden lang. Um kurz nach 11 war ich wieder zu Hause. 3 Stunden. Absaug und so. Total Hölle Schmerz. Dann habe ich irgendwie bis um 6 im Bett liegen. Und jetzt habe ich hier mit so einer Omme sitze ich hier da und denke, das Schlimmste im Leben ist 3 Stunden Zahnarzt. Das Zweitschlimmste im Leben ist nach 3 Stunden Zahnarzt Sendung machen. Das Drittschlimmste im Leben ist Pfandflaschen wegbringen. Und von daher wollte ich jetzt mal richtig hier einen ordentlichen Vergleich haben. Hier sollen heute bitte nur Leute anrufen, die denken, sie könnten es mit 3 Stunden Zahnarzt, der gesamte Oberkiefer wird quasi bis hinter die Augenhöhlen, Hinterhälfte totgespritzt und erwacht dann im Laufe des Tages wieder zu schmerzhaftem Leben zurück, könnten es damit vergleichsweise aufnehmen. Ich lasse Bastians 5 im Fachabitur durchgefallen, durchgerasselt gelten. Aber Ingo, der gestern eine Weihnachtsfeier im Bowlingcenter bestritten hat, dann gearbeitet hat und dann gleich wieder ins Bowlingcenter hampelt, der soll mir nicht von einem schrecklichen Tag erzählen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier Rotraut. Rotraut? Ja. Na, du hast ja die schrecklichen Tage gepachtet, oder? Ja, irgendwie so war. Was macht denn ein missratener Bengel da? Ach, der kickt da irgendwas. Da bin ich ja beruhigt, wenn der um 10:45 noch Fernsehen guckt. Ja, wie alt war der? Ende und dann da, ja. Wie alt war der? 10. Der ja, kickt jetzt noch den ARD-Brennpunkt und will wissen, was in Wildbad Kreuth mit Stoiber rauskommt, oder? Ja, so ähnlich. Ob Stoiber nur weitermacht. Da ist er sehr interessiert, der Junge. Du, ich habe um 8 gesessen und auf einen Handwerker gewartet. Die haben mir endlich seit 8 Jahren Schlüssel angebracht. Und dann habe ich einen Heuler. Seit 8 Jahren den Schlüssel angebracht? Hast du die ganze Zeit draußen vor der Wohnungstür gewartet? Nein, oder? Ich habe in Zimmern keine Schlüssel gehabt, weißt du. Wozu brauchst du die? Ach, ist ja klar, mit deinem missratenen Jungen ist es schon besser, wenn man die Tür abschließen kann, oder? Naja, ist in Ordnung. Und dann habe ich geheult, weil ich habe aus Versehen eine Platte angestellt, wo die Musik kam, wo Papi beerdigt wurde. Das war ein Fehler, naja, klar, ja. Habe ich hinterher erst gemerkt. Ja. Und nach dem Motto soll man einen Psychologen suchen und haben auch gleich gefragt, ob sie dann auch den haben können. Naja, dann habe ich irgendwas hier zaubern müssen, so essensmäßig, da ist mir auch nicht viel eingefallen. Und ansonsten musste ich noch Rathaus und da irgendwie ein Schreiben. Rotrau, du hältst doch das jetzt aber nicht für den schrecklichen Tag, der mit 3 Stunden Zahnarzt bohren bis hinter die Augen aufnehmen kann. Naja, siehste. Wer, wenn ich das wirklich erlebt habe, denkst du, ich denke mir das aus hier. Nee, ist das schwer in Ordnung, das muss ja dann mal sein im neuen Jahr, die neuen Nee, das muss ja nicht sein. Finde ich, muss ja nicht sein. Das ist nur einfach, finde ich, ein genetischer Defekt praktisch, für den ich hier bestraft werde. Gewissermaßen so eine soziale Strafaktionsmaßnahme wie Zähne wird dafür wird eingesetzt, um jetzt die Natur zu korrigieren. Das ist doch gemein, ich kann da ja nicht dafür. Ja, wenn ich jetzt gewissermaßen irgendwie eine Schuld hätte, dann würde ich die ja gerne auf mich nehmen, würde das einsehen. Aber ist doch nicht. Verstehst du, wenn ich jetzt irgendwie, du bist so doof, du schreibst eine 5, wir bohren dir die Zähne. Wenn ich so Sebastian-mäßig drauf wäre, dann würde ich das akzeptieren, dann würde ich sagen, Strafe muss sein. Aber ich kann da ja nicht dafür. Ja, ich bin doch ein total netter Mensch, nur jetzt gewissermaßen zahnmäßig genetisch falsch ausgestattet. Und werde jetzt von Folterknechten Woche für Woche bestraft. Na, ob da wird wieder geknuddelt. Ist doch gemein. Naja, werde ich doch nicht. Gebohrt werde ich. Ja, jetzt frage ich dich mal, was ist denn jetzt am Wochenende? Da machst du irgendwo was? Ja. Sag doch mal, weil ich hab nämlich da wahrscheinlich Kinder frei. Ach du Schande. Ich fall dann da irgendwo ein, wo du bist. Volksbühne. Und wie viel Uhr wann? 21 Uhr. Und wer Samstag? Am Rosa-Luxemburg-Platz. Am Samstag? Am Freitag. Am Freitag. Gut, ich versuch's noch. Am Freitag, 21 Uhr, Volksbühne. Und da erkennst du mich dann nicht wieder, weil du hast mich ja noch nie gesehen. Na Mann, da sitzen 500 Leute, woher soll ich mich da wiedererkennen? Ach so, da kommst du ja nicht zu uns rum, oder wie? Hallo? Nee, das ist ja nicht so, dass ich da irgendwie Hof halte und Bier trinke. Ich stehe da auf der Bühne und muss arbeiten. Ja, aber Sylvia hast du schon kennengelernt. Die hat mich übrigens letztes Mal... Ja, aber nicht bei dem Videoschnipseln. Die war mal irgendwo anders da. Sylvia hat mich letztens genau nach deiner Sendung gleich angerufen und sie sagt hier, hallo, und das Thema letztens, ne? Und? Ja, war prima. Hat sie gesagt, wenn wir nichts zu futtern haben, sollen wir zu ihr kommen. Gut, ja, na, die ist leicht. Süß. Ja, süß ist sie, ja, aber auch ein bisschen leichtsinnig, würde ich mal sagen. Naja, so. Gut. Okay. Danke. Rotraut, dann tschüss, sagen wir mal tschüssi, tschö mit euch, tschüssikowski, ciao, Bambino. Hallo? Ja, hi. Hallo. Oh, Mann. Ja, hi, ist Lenny. Wer bist du? Lenny. Lenny, wie alt bist denn du, Lenny? Lenny oder Lemmy? Ja, Lenny mit L-E-Doppel-N und I. N und ja, I. Ja. Und nicht mal Y. Nee, nee. Warum nicht? Naja, das ist eigentlich schon seit immer so. Ach so, naja, dann ist klar. Dann geht er nicht mit Y, wenn schon seit immer so ist. Ja, ist ja nur ein Spitzname. Ja, ja. Naja, aber Spitzname, da weißt du doch ja nicht, ob der mit I oder mit Y geschrieben wird. Der wird doch ja nicht geschrieben. Na, aber ich schreibe immer meinen Spitznamen. Wo schreibst du den immer? Ja. Immer so mit so Spraydosen an schöne, frisch renovierte Häuser. Sag mal, bist du verrückt geworden? Immer Lenny war hier, interessiert doch keinen. Das mache ich auch gar nicht. Ach so, na, dann bin ich ja beruhigt. Nee. Na, da haben wir aber bitte nochmal Glück gehabt. Ja, ich meine, sonst hätte ich jetzt hier natürlich pädagogisch ausrasten müssen und du hättest hochroten Kopf gekriegt. Nee, weißt du, weil du das machst, musst du ja nicht machen. Was? Ja, das Sprayen, das machst du doch immer. Nee, mach ich nicht. Nee? Nee, mach ich überhaupt gar nicht. Ich neulich erst gerade an der Straße gesehen. Nein, glaube ich nicht. Nee, natürlich. Nein, ich wäre schon die Farbdosen zu kaufen, wäre mir, ich unterstütze jetzt hier nicht die chemische Industrie, die laufend Leute entlässt und Krebs verursacht. Nee. Nee. So, nee, wenn dann lieber die Zigarettenindustrie. Ach so. Entlässt die auch Leute? Ja. Aber verursacht Krebs. Das ist mir so. Ja, siehst du. Aber Zigarette schmeckt besser als Farbspray. Ja, kann ich nicht sagen. Ich habe beides nicht probiert. Wer hat das nicht probiert? Nee. Dann fangen wir mal mit Farbspray an. Ja. Nitro schmeckt scheiße. Oh, Sid Vicious. Ist das Sid Vicious? Ist das eigentlich Sid Vicious? Ich weiß es auch nicht. Weiß ich. David! Kann man sagen, Sid Vicious? Könnte man nicht mit Sid Vicious kombinieren praktisch? Oder behaupten? Ja? Gut. Gut, David hat ja gesagt. Wunderbar. Wobei, der ist ja auch eher so volksmusikmäßig ein bisschen unterwegs. Richtig. You're out 16 tons and what do you get? Obwohl, darf ich jetzt ja nicht sagen. Naja, gut. Man, ich darf nicht überhaupt, wenn der beleidigt ist, macht er heute keinen Zusammenschnitt. Ja, ach so. Ja, ja. Ich glaube, der ist scheiße beleidigt. Ja. Ich glaube, die gibt heute keinen Zusammenschnitt. Ach, das ist schlecht, ey. Ja, weil ich ihn schon wieder beleidigt habe. Oh, da muss ich mich zusammenreißen, dass er nächste Woche gute Laune hat. Also wirklich. Oh, ja. Hauptsache, der macht der Anrufbeantworter. Machst du Anrufbeantworter heute, David? Anrufbeantworter macht er. Mensch, kick mal einer an. Ist das eine treue Seele, wa? Das hätte ich ja jetzt so auch nicht erwartet. Das ist aber auch ganz schön. Ja, ach, der David ist echt einer von den feineren Menschen praktisch. Ja, warte mal, kennst du denn die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Ich kann mir die neue ja immer nicht mehr merken. Ich kann... Neu? Nee, ja. Halbautomatisch. Da kann man jetzt anrufen, sei mal kurz ruhig. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 3. Dann und im Zweifelsfall als wortmächtiger Mensch immer ins Wort anderer Leute. Hast du vollkommen recht. Verstehst du? Ja. Wo sich dann eben so richtig hardcore-mäßig körperlich brechen sich ja dann alte Omas immer in den Oberschenkelhals. Und das verheilt aber ganz schwer. Von daher falle ich lieber ins Wort fremder Leute. Wobei du ja keine Oma bist. Stimmt. Und aber ich falle ja eben auch ins Wort. Ja, stimmt. Stimmt. Das ist wirklich, das finde ich ganz schön, weil es auch so selten ist, dass ich mich mal richtig verstehe mit dem Hörer. Das finde ich ja auch schön, weil ich verstehe mich generell mit Leuten gut, außer eben an dem heutigen Tag. Ehrlich? Ja. Was hast du denn heute schlimm mit erlebt? Und hast du denn wirklich den Eindruck, dass du so halbwegs mithalten kann mit 3 Stunden wild gewordener Saddam Husseinistischer Zahnarzt? Also ich kann mir das garantiert vorstellen. Ja. Also ich muss natürlich wieder ein bisschen weiter ausholen. Ja, also es hat natürlich damit angefangen. Je weiter du ausholst, umso faller ich dir ins Wort. Richtig. Ist egal, mach ich trotzdem. Naja, bin ich gespannt, wie lange? Ja, also ich fahre jetzt so lange zurück, bis meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Was machst du? Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Wann denn? Naja, das ist 2 Wochen vielleicht her. Ja, und jetzt willst du die ganzen letzten zwei Wochen deines Lebens eins zu eins erzählen. Das heißt, das dauert ja 2 Wochen. Nee, das habe ich. Achso. Ich habe jetzt nur diesen einen konkreten Punkt da gewählt, der Schluss gemacht hat. Ja, praktisch. Gut. Warum? Die hat schon ihren Grund gehabt, wa? Sie hat Schluss gemacht, weil sie... Konntest du verstehen, dass sie Schluss gemacht hat? Ich kann das verstehen. Deshalb erzähle ich das jetzt. Achso, erzähl mal. Ja, also es war so, dass sie angeblich einen neuen Typen kennengelernt hat und... Was heißt denn angeblich? Sowas denkt man sich ja nun nicht aus, oder? Ja, naja, ich weiß, was ich ausdenke. Ach so. Weiß ich auch nicht, ob sie das ausgedacht hat. Ich habe einen Typen nicht gesehen. Gut. Ja, hättest du dir den vorstellen sollen, oder was? Um deine Hand anbieten, anhalten. Und seine, eher bei dir um ihre. Richtig. Ich habe den Typen nicht gesehen, schon gleich beleidigt. Meine Freundin hat angeblich einen neuen Freund. Ich habe den Typen nicht mal gesehen. Den wollte ich auch nicht sehen. Hast du bekommen. Naja, siehste. Den wollte ich auch nicht sehen. Na, sag ich doch. Ja, wirklich, da hast du schon wieder recht. Ja, okay. Das ist meine Menschenkenntnis, das ist irre, wa? Ich bin selber immer wieder beeindruckt davon, von diesem irren Ausmaß an Menschenkenntnis, über den ich verfüge. Ich rede mal weiter. Ja? So, es hat richtig gut gepasst, weil ein Anruf davor hat ein Kumpel von mir angerufen, der sich umbringen wollte. Aha. Wann heute? Nee, vor 2 Wochen. Ach, vor 2 Wochen? Das kommt alles zusammen zur Zeit. Zur Zeit ist gut, das ist schon 2 Wochen her, würde ich mal sagen. Nee, nicht 15, 2. Ja, 2 Wochen her. Nein, ich muss das jetzt so konkret sagen, weil es alles auf heute ausbaut. Ja, dann hat sie mich erstmal so fertig gemacht, ja, und so weiter. Ja, es wäre nicht so schlimm. Wer, sie oder er? Sie hat mich fertig gemacht. Ja, warum? Wir können ja Freunde bleiben und ach, was ich, die ganzen Floskeln, die einem überhaupt nichts bringen, irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber kennst du bestimmt. Ja. Weil in dem Alter bist du ja meistens auch noch. So, stimmt, meistens bin ich in dem Alter. Also nicht immer, aber meistens bin ich in dem Alter. Ja, und wenn ich will, bin ich sogar im Alter von potenziellem Oberschenkelhalsbruch. Ja, von Omas halt, die sich Halsbrechen, ja, genau. Und ja, gut. Nicht Halsbrechen, Oberschenkelhals. Ja. Das ist vom Oberschenkel oben. Ja, genau. Wo das dann der Gelenkkopf und das heilt so schwer. Weiß ich nicht, ich hatte ihn noch nicht. Und das tut Hölle weh. Ich hatte schon viel, ich hatte einen Armbruch und einen Beinbruch, aber nicht Oberschenkel. Schon mal ein Loch im Kopf gehabt? Naja, also an der Seite schon. Oder ein offenes Bein? Oder Gürtelrose? Oder Ausschlag am ganzen Körper? Nein. Ausschlag, stinkenden Ausschlag am ganzen Körper? Hattest du das oder was? Oder dass Würmer praktisch unter deiner Haut sich ihren Weg bahnen, unter deiner Gesichtshaut? Ja? Klar, aber nein. Ja, siehst du? Genau. Ich habe mir schon mal den Arm gebrochen. Ja, das hab ich war heute beim Zahnarzt 3 Stunden, verstehst du? Ja, ich möchte auch. Ich kann nicht mehr. Insbesondere reden. Lässt du mich ausreden? Ja, gerne. Rede doch. Ich rede ja schon. Ja, aber ich kann nicht mehr stehen. Ich falle dir gleich wieder ins Wort. Du machst doch mal. Ja, ich sitze doch schon, aber ich kann nicht mehr sitzen. Ich falle dir gleich ins Wort. Ich stehe auch. Sag mal, dein Lachen möchte ich aber ohne haben. Wenn ich deine Freundin wäre, würde ich sofort Schluss mit dir machen. Ohne mir einen neuen Freund zu suchen, sondern einfach nur sagen, so ein Lachen kann ich nicht ausstehen. Ich lache auch eigentlich anders, aber bei dir kann man nicht anders lachen. Wieso kann man nicht? Ich denke, du lachst anders. Ja, ich lache ja normalerweise auch anders. Aber warum kannst du nicht anders? Ja, bei dir ist bei mir. Bei dir ist es nicht so witzig, dass man so lachen könnte. Was ist es? Bei dir ist es nicht so witzig. Wie bitte? Ja. Sag mal, du fliegst ja raus. Außerdem ist es sowieso, natürlich hast du recht, ist doch nicht witzig. Ja, deshalb kann ich ja nicht so lachen. Sondern dahinter steckt heiliger Ernst. Ja. Thälmann. Ja, deshalb lache ich auch nicht. Jetzt sagt ihr wieder ja nicht Ernst Thälmann, oder? Manometer. Pythagoras Infinitesimalrechnung, nichts von gehört. Ernst Thälmann kenne ich nicht. Stoiber, wer soll denn das sein? Na, Stoiber kenne ich doch noch. Wer Stoiber kennt, sollte auch Ernst Thälmann kennen. Wie sieht jetzt irgendwie warum? Pythagoras kenne ich auch noch. Immerhin gibt es in Berlin ein Ernst-Thälmann-Denkmal und kein Stoiber-Denkmal. Gut, ich rede von was anderem. Gut. Von wo aus rufst du an? Auch aus Wildau? Nein, aus Berlin. Aus dem von Hohenbergen umstellten Tal, wo Cousin und Cousine heiraten? Ich rufe aus Steglitz an. Aus Steglitz? Eieiei. Heiraten da auch Cousin und Cousine immer miteinander? Nee, eigentlich nicht. Und kriegen Kinder? Nee? Ich glaube nicht. Waren deine Eltern verwandt? Nein. Sind deine Eltern jetzt verwandt? Sind deine Eltern etwa verheiratet gewesen? Nein, die sind nie mehr verheiratet. Nicht mehr? Nein. Aber wann mal? Ja. War aber echt ein Fehler, oder? Vor ungefähr 7 Jahren. Ja. Oder 10 Jahren. Hast du eine Ahnung, wieso die unbedingt den Zwang hatten, Kinder zu machen? Naja, weil sie das natürlich wollten, dass irgendjemand wie du irgendwann auf die Welt kommt. Wie ich? Ja, so ungefähr. Ja, das sind doch nicht meine Eltern. Deine Eltern haben ja dasselbe gehabt, das Thema. Ich hab dich gefragt, warum deine Eltern den unabweisbaren Drang spürten, Kinder in die Welt zu setzen. Ja, weil sie unbedingt... Die müssen irgendeine gute Begründung dafür gehabt haben. Ja, die wollten jemanden haben, der mit dir telefonieren kann. Ja, deswegen. Genau, wir brauchen jemanden, der bei Kuttner anruft. Ja, Mutti macht die Beine breit, oder wie soll man sich vorstellen? Ja, genau. Vollkommen richtig. Ja, ja. Gut. So, jetzt erzähl doch mal, Mensch. Also du schwafelst da zusammen. Du bringst mich hier immer auf die falsche Bahn. Ich bring dich überhaupt gar nicht auf die falsche Bahn. Du bist immer noch nicht auf der richtigen, du fliegst gleich raus. Also wirklich, wieder sehr. Ja, ehrlich mal, Bahn. Die Bahnpreise sind schon wieder gestiegen. Ja, stimmt. Und da haben die auch wieder die Mehrwertsteuererhöhung umgelegt. Oh, ja, und also außerdem noch tricky, wahrscheinlich. Das stresst total. Also die ganzen Mehrwertsteuerprobleme. Ja. Nee. Jetzt hör doch mal auf abzulenken. Reden wir über Mehrwertsteuer oder reden wir über meinen Zahnarzt? Wir reden gar nicht mit deinem Zahnarzt, wir reden über meine Probleme. Gut. Du hast da ja keine. Ich rede ja schon. Du lenkst mich. Du hast außer das einzige Problem, was du hast, dass du irgendwie nicht zur Sache kommen kannst. Doch, aber ich möchte ja nur auf dich hören, sozusagen. Gut. Okay. Ja, dann hör zu, dann quatsch nicht so viel. Ja, ich rede ja schon. Ich möchte doch meine Probleme hier ausreden. Gut. Okay. Na, du mach doch mal. Heute über einen. Ich platze gleich vor Spannung. Soll ich jetzt reden oder nicht? Na klar sollst du reden. Möchtest aber du sollst nicht reden, ob du reden sollst, sondern du sollst reden. Also du möchtest mir nicht mehr ins Wort fallen, nein? Na, möchten, das ist keine Frage von wollen oder nicht, ich kann oft nie anders. Ja gut, okay, heute ich eine E-Mail, wo du merkst, ist ja spitze, jetzt sind wir bei heute, eine, ey. Das hat eine Viertelstunde gebraucht, bis wir bei heute sind. Toll, was? Ja, wie alt bist denn du? Ich bin 18, ja. Gehst du noch zur Schule? Ich mache Ausbildung. Ja. Ja, also heute krieg ich eine E-Mail. Zum Gefängniswärter? Bitte? Wieso denn zum Gefängniswärter? Was macht man da für eine Ausbildung? Ich mache eine Ausbildung. Immer mehr Irre rufen hier an. Wieso willst du denn unbedingt Gefängniswärter werden? Hast du das nicht gesagt? Ich mache eine Ausbildung. Natürlich hast du es nicht gesagt. Ich mache eine Ausbildung. Ja, aber vielleicht kannst du trotzdem mal erklären, selbst wenn du nicht gesagt hast. Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation. Das ist ja noch abstruser. Ja. Mann, was die Leute sich für Berufe ausdenken. Feuerwehrmann, Kosmonaut, Straßenfeger, okay. Gefängniswärter, alles klare Jobs. Und du? Kaufmann für Bürokommunikation. Ganz was Vornehmes, oder? Naja. Und dann ziehst du in Grunewald, wenn du mal Bürokommunikator bist. Und drehst dicke Filme. Bürokommunikator 1, Bürokommunikator 2, Bürokommunikator 3. Ja. Puh, und wirst Präsident von Bayern, wenn du Senator Dings da, naja. Ja, gut, für deine Information. Jetzt erzähl doch mal! Gut, Mann! Mit deiner ganzen Gefängniswärter-Scheiße, denkst du, damit kriegst du mich oder was? Nein, und für andere Leute, die es auch nicht wissen, das ist nicht so ein toller Beruf. Und, Gefängniswärter, nein. Bürokommunikator. Ja, richtig. Ja, also, da war ich jetzt auch nur freundlich. Das ist natürlich klar, dass ein total, dass man den nicht unbedingt haben will, den Beruf. Er ist etwas langweilig. Etwas langweilig? Ja. Und da sucht man dann abends Abwechslung in den Weiten des Rundfunks, oder? Na gut, ich meine, ich habe ja auch Schule nebenbei, demnach. Und die ist nicht viel schlimmer, als sie bei mir anzurufen, meinst du? Ja, super. Nee. Ja, spitze. Ja, toll, vielen Dank, echt, du verstehst es, Komplimente zu machen. Gefängniswärter Lehrling, schäm dich. Wir waren, heute kriegt eine E-Mail. Ja, in dieser E-Mail. Toll, echt, ist ja ein Erlebnis. Mein Lieber, da bist du gleich raus auf die Straße, oder? Hast Mutti und Vati und Kreti und Pleti und den Dönerbesitzer alle zusammengerufen und gesagt, du hast heute eine E-Mail gekriegt. Meine Mutter wohnt in Frankfurt an der Oder, nicht am Main. Da hast du deine Mutti angerufen. Mutti, ich habe heute eine E-Mail gekriegt. Nee. Okay. Stolz, wie Bolle mit einem Fähnchen, kurzer Hose, rennt da unten. Könnt man bitte endlich auf den Mann, Lenny mit I. Bist du jetzt mal I. Nun mach doch mal. Hast du einen Hund eigentlich? Sitz, Platz, aus. Ich habe keinen Hund. Naja, Klies, ja, aber red nicht so mit mir. Also wirklich. Sprich! Okay, in dieser E-Mail, also die von ihr, ja? In dieser E-Mail steht drin, ja, ich habe dich also sowieso noch nie geliebt gehabt, ich habe immer nur mit dir gespielt, es war sowieso. Dann, das fand ich auch richtig gut. Ich fand es sehr schön, dich zu verarschen. Diesen Satz fand ich echt toll. Ja, bitte ruf mich nie wieder an. Ja, und Das findest du jetzt schlimm. Da würde ich mal sagen, dann komm mal sofort her und bring eine Bohrmaschine mit. Dann zeig ich dir, was schlimm ist. Ja, du hast ja wenigstens eine Betäubung gehabt, ey. Weißt du doch überhaupt ja natürlich nicht. Natürlich weiß ich das. Nein. Ich war auch mal beim Nein, Tag. Ich bin immer jemand, der dem Schmerz ins Auge... Naja, dann bring dir Betäubung mit, ist mir doch egal. Bring dir Bohrmaschine und eine Betäubung mit und dann zeig dir, was scheiße ist. Ja, genau. Du willst auch eine Freundin haben, weiß ganz genau, wie es ist. Ich will eine Freundin haben? Nee, du hast Deine Freundin. Vielleicht, oder? Nee, du hast ja eine Freundin. Dann weißt du ja, wie was soll ich mit deiner Freundin? Ich will... Also, die brauche ich doch überhaupt ja nicht. Ja, stimmt. Wie alt ist denn die? Ja, die spielt doch nur mit mir. Ja, richtig. Ja, siehst du, die will ich nicht haben. Ja, dann kommt was anderes. Ja, nein, da spiele ich doch lieber mit mir, gut. Nee, mit weiß ich auch nicht. Gut, ich wollte nur mal mit kurz sagen, ja. Ich hatte letztens mir mal diesen Zusammenhang. Nein, echt? Nein. Ach so, echt? Ja, den gibt's. Ja, sagte David. Ja, richtig. Fandst du den gut oder fandst du ihn scheiße? Er war richtig gut. Ach so, na dann sag's mir. Ja, der war richtig Wie gut. War der? Gut. Richtig okay. Gut, ja. Kann ja. Nur weiter Wer David sagen will, dass er. Wo hast du den? Auf megadavid.de oder bei kundner.de? Mega-Upload oder so. Mega-Load oder Mega-Upload, keine Ahnung. Naja. Hattest du mal ins Forum gestellt bei Fritze? Ich? Ja. Nee, glaube ich nicht, aber ist jetzt real. Nee, ansonsten kommt man, glaube ich, auch über kuttner.de oder megadavid.de, kommt man auch zu den Zusammenschnitten der Zusammenschnitte. Und kommt aber auch zu den Zusammenschnitten. Und kommt zu durchaus interessantem historischem Material. Mhm, sehr interessant. Und wenn man die Zusammenschnitte toll findet, immer bei mir anrufen, sagen, super. Oder hier beim Chef anrufen und sagen, Kuttner hat prima Zusammenschnitte. Das kann man irgendwie machen. Und wenn man die Scheiße findet, die Zusammenschnitte, bei David anrufen. Wie der ist denn sonst so? Wie der sonst so ist? Nee, wie geht's dir jetzt so? So heute, jetzt so, in diesem Moment. Na sag mal, hab ich doch die ganze Zeit hier gesagt. Nein. Ich hab vorhin, da waren irgendwie ein böser alter Mann und zwei junge Frauen, die haben mir die ganze Zeit im Mund rumgesessen und die bohrt wie irre. Das hast du aber gerade, das war heute früh und nicht, Sag mal, die Betäubung lässt jetzt nach. Hast du einen Begriff davon? Du bist um 11 Uhr. Du, komm mal her, mit einer ordentlichen Bohrmaschine und einer anständigen Betäubung. Okay. Hier ist die Telefonnummer von David. Tschüss. Tschüss. Wenn ein automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Das ist ja die reine Hölle. Zur Versöhnung jetzt, warte mal, welches ist? Ja, PJ Harvey von ihren Peel Sessions. Ich würde sagen, ihr erster großer Heavy Hit. Eingespielt so 90, 91 bei John Peel, glaube ich auch 91, Sheila Nagik, PJ Harvey. Oh, Okay, da gibt einfach viel zu viel Musik, dass man nicht die ganze Zeit einfach PJ Harvey, Jimi Hendrix, Daniel Johnston, Deep Purple, Slade spielen kann. Reicht doch völlig. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und zwischendurch könnte man dann immer noch, also wenn man mal jetzt immer noch bam bam bam, hi sei Ojisan, hi sei Ojisan spielen. Und dann diese irre Musikindustrie, immer neue Musik, neue Musik, neue Musik, die braucht man doch überhaupt gar nicht. Ein bisschen, und ist auch alte Musik. Ojisan, hi sei Ojisan. Ach, toll, oder? Könnte ich mal hinlegen. Hätte ich beinahe beim PJ Harvey gesagt. Der hätte aber natürlich so ein Geschmäckle gehabt, wie der Schwabe sagt. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich schon wieder. Ich bin hier ist Werner aus Wildau. Wildau war ja der andere. Ich komme aus Westen Seemenz. Sag mal, du, weißt du überhaupt nicht, wer du bist und wo du herkommst? Na klar, du müsstest du eigentlich wissen. Ich hab das schon mal bei dir. Sag mal, du hast das Gefühl, dass ich besser wissen müsste, wer du bist als du? Na, zumindest müsstest du genauso gut wissen. Nee, ja nicht. Wieso? Wie oft hast du schon bei mir angerufen? Jetzt durchgekommen, versucht oder... Gesprochen? Gesprochen, na dreimal. Na dreimal. Und wie oft wurde bei dir schon angerufen? Überhaupt in deinem Leben? Überhaupt? Na 100.000 Mal. Nee, so... Und da hast du dich, na oder 1.000 Mal, da hast du dich immer gemeldet und wusstest, wer du bist? Ja. Ja, und ich melde mich jetzt auch, weißt, wer ich bin, aber warum weißt du nicht, wer du bist? Und warum soll ich wissen, wer du bist? Na, siehst du denn, dann ist das doch erklärt jetzt. Heiser und überhaupt ja nicht. Außerdem ist das nicht tolle Musik? Du weißt ja nicht, wie gut du das Wie findest du das hier, den Hintergrund, die Musik jetzt? Hör mal. Ojisan. Heiser Ojisan. Hi. Wie bitte? Dieselbe Musik, die du da hörst, kommt aus meinem Radio gerade. Ja, die ist toll, oder? Die ist toll, ja. Ja, und willst du mal wissen, wer die dir in dein Radio hingepackt hat, die Musik? Wir müssen ein bisschen lauter sprechen, weil die Musik nicht so ganz leise ist. Ja, ich hab die da reingepackt. Ja. Ja, da kannst du mir dankbar sein. Ja. Es gibt sonst keinen, der so schöne Musik in dein Radio packt. Ja, das muss ich auch sagen. Jetzt aber mal ehrlich. Ich würde auch gerne mal wieder das Lied hören mit Die Mauer. Die hat uns getrennt. Ja, das habe ich jetzt noch nicht hier. Ja, das hast du schon lange. Du, jetzt jedenfalls. Ja? Bei mir ging der Tag so los, ja? Ja, wie denn du? Erstens mal habe ich geträumt, dass ich... Wie heißt du denn eigentlich überhaupt? Werner. Werner? Werner. Werner? Werner. Mit W vorne? Naja, ich frage mich, ich weiß, wer ich bin, du. Werner? Ja. Spitze, so heißen ja heute kaum noch Leute. Na, so ist ja eigentlich ohne mein Spitzname. Super, ach so, echt? Ja, aber der ist so cool. Der ist doch viel besser, als dein Originalname sein kann. Ja. Und wahrscheinlich heißt du mit Originalnamen Kevin. Nee. Sondern? Kann ich dir nicht sagen. Sag doch mal. Mann, ich hab es vergessen. Ach so, gut. Werner? Ja. Du wolltest jetzt heute von einem richtig schrecklichen Tag berichten, der jetzt gewissermaßen mein 3 Stunden lang bohren mir fehlgeleitete Irre im Gesicht rum. Ich mir so weit übertrifft. Hätte. Verstehst du? So. Ja. Ich habe geträumt, ich habe den Jackpot geknackt. Dann wirst du frühmorgens wach mit tierischen Zahnschmerzen, ja? Ja. Mit, dass, mit dem ganzen Jackpot, also die ganze Kohle und die Weiber. Ja, gut, weiter. Okay, war nicht. Du wachst in deinem Kinderzimmerbettchen auf, knuddelst da dein Bärchen. Ja, schön schon früh hier ist erstmal noch in deinem Schlafanzug, in deinem Pyjamachen schön pullern. Mutti hatte Toast. Schmerzen hast die Sau. Na, rat mal, was ich die 3 Stunden hatte. Denke ich mir, gehst du zum Zahnarzt. Ja, dachte ich mir auch. Ja. Und dann? Komm da an. Ja. Sagen die mir, wenn ich die 10 Euro nicht bei habe. Können sie nicht bohren. Dann können sie nicht bohren. Sei froh, ich hätte 20 Euro dafür gezahlt, dass sie mir den Tort nicht antun. Ja, mir tun die Zähne aber bis jetzt immer noch weh. Na, was denkst du, was bei mir ist? Naja, du, ich gehe ja nicht. Die haben da haben vor allem, da saß ein Irrer. Ja. Ein Irrer, bärtiger Mann. Verstehst du? Ja, na, ich lass mich... Ununterbrochen die ganze Zeit. 3 Stunden lang. Du müsstest zu einer Frau zum Zahnarzt gehen. Ja, und es sind besser. Ich bin ja jetzt nicht so Sado, Sado-mäßig. Nee. Das, was, dass die dann da noch in Napperleder und was und dann, dass es mir besser geht, oder wie? Mhm. Nüst, Quatsch. Naja, aber meine hat so eine nee, dann lieber Kunde, dann. Da gucke ich die ganze Zeit ruf und da bin ich wie hypnotisiert, so, weißt du? Also, ey, das ist einfach ohne Alter. So, nee, so schnell bin ich nicht mal zu hypnotisieren, nee, Baby. Jetzt bin ich zurückgekommen und hab mir gedacht, scheiße. Sag mal, du hörst echt zu der Kategorie von jungen Männern, wo man so zwei Kreise an die Wand malt, einen Punkt in die Mitte und dann stehst du da, Maul aufgerissen, der Speichelfaden ringt dir den Mundwinkel runter und du kommst praktisch nicht mehr weg von dem Ort, wo ich zwei Kreise mit einem Punkt in der Mitte hingemalt habe. Mein lieber Scholli! Also bist du auch einer von die Graffiti? Nein, dann such dir lieber den Mann, der bohrt. Da bist du, man muss der Wirklichkeit ins Auge schauen, verstehst du? Ja. Ich wollte ja damals... Und ich hab vorhin meiner Zahnarztwirklichkeit ins Auge geschaut. Eieiei. Und nicht auf die Brust. Und das war ein Typ, der hatte durchaus auch eine Brust, so ja. Mhm. Hätte man also auch hinkicken können, praktisch. Hm. Aber ich bin da eben nicht so sexistisch veranlagt wie du. Hühnerbrust wahrscheinlich. Sondern ich will dem Grauen ins Auge blicken. Nur pass auf, kommt ja noch viel schärfer. Noch schärfer? Ja, dann dachte ich mir einfach, ey, was machst du jetzt mit den Schmerzen? Ist kaum egal. Noch zu toppen. Rufst den Typen hier von der Ecke an, besorgst dir ein paar hier. Hast du eigentlich Interesse an koreanischem Hip-Hop? Koreanischer Hip-Hop? Ich hab koreanischen Hip-Hop zu Hause. Ich hab so eine kleine Schachtel, die kann ich aufmachen. Und wenn ich die aufmache, dann habe ich da so eine kleine koreanische Hip-Hop-Band drinne. Und dann macht die mir immer was live. Mach mal. Da ist so eine... Hol mal die Schachtel. Oh, warte mal jetzt, ob ich die jetzt finde. Nein, ob ich die jetzt finde, ich denke, du hast die. Ja, meine Mutter. Bist du jetzt noch, hörst du noch? Mutter räumt immer auf. Bin da schade, dass du noch hörst. Dann finde ich wieder nichts mehr. Ansonsten muss ich jetzt die anderen Zuhörer... Tut mir leid, hier rufen öfter mal so Leute an, die haben kleine koreanische Hip-Hop-Schachteln, aber kann ich praktisch auch nicht dafür. Ich versuche ja auch immer eher normale zu kriegen oder mich mit Leuten zu treffen, die mit denen man sich anständig unter... Ja, ja, ist gut! Hast du denn jetzt deine koreanische Hip-Hop-Schachtel gefunden? Ja, warte, hier sind... Ja, na, das ist doch schön! Hat der Junge seine koreanische Hip-Hop-Schachtel? Die schlafen schon. Wer, die koreanischen Hip-Hopper? Die kann ich jetzt nicht wachmachen, ja. Was war denn das? Ja, war das deine Mutti oder was? Ja. Hat aber ein feines glockenelles Stimmchen deine Mutti. Ja, nee. Was war denn das denn? Das sollte koreanische Hip-Hop sein oder was? Nee, das war Besuch, der jetzt hochkommen wollte. Was war das Besuch, der hochkommen wollte? Ja. Mir kommt gleich was ganz anderes hoch, mein lieber Freund. Nee, na, Len, lass du mal deinen jetzt erstmal kurz mal hören. Wie denn? Was? Mein koreanischen Hip-Hop? Ja. Weil du denkst, ich bluffe und ich hab keinen dabei und ich war ja nicht beim Zahnarzt oder was? Hab ich so gedacht, ja. Sag mal, bist du verrückt geworden? Ja, du kannst mir ja am Telefon viel erzählen. Das klingt jetzt noch nicht koreanisch, sondern hip-hop-esk, aber danach gleich. Siehst du, wie die Währung in Korea heißt? Koreanerblätter. Wie heißt sie? Korianderblätter? Haben wir auch viel Spaß dabei, wa? Hörst du das Koreanisch, Baby? Und nicht deine so eine Kinder-Korea-Hip-Hop-Schachtel. Das ist richtig koreanisch. Ich mach dich fertig, alte Socke, singt er dann gerade praktisch. Aber auf Koreanisch eben. Ist schön, wenn man eben im Radio der das übersetzen kann, wa? Yeah. Hey, Werner, du Flasche! Deine Eltern schlafen wohl schon, singen die gerade. Darfst du keinen Krach mehr machen? Jetzt mal ohne Scherz, das kann die Typen aus meinem Schäfchen, wa? Ja, ja. Yang Dong Goin heißen die. Ist echt eine neue CD von 2006. Ja. Gut, das war jetzt koreanischer Hip-Hop. Nur mal so. Nicht schlecht, ja. Ja. So, Werner. Ja? Was war denn nur schlimmer an deinem Tag? Irgendwie kann ich dir nicht folgen so recht. Aber ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Ich glaube wirklich nicht, dass es an mir liegt. Ja, pass auf, das geht ja noch weiter. Na, wie denn weiter? Ja, geht weiter. Der vorhin war, ja, wer, ja, oder, ja, also sag mal, alle holen hier zwei Wochen, vor zwei Wochen hat mich meine Freundin verlassen. Heute ist mein schlechtester Tag. Oh. So, Denkst du, ich rede doch nicht mal morgen mehr darüber, dass sie mir heute den Kopf weggebohrt haben. Aber heute beschäftigt mich das natürlich. Und ihr müsst echt in der Vergangenheit graben, um mal was Schreckliches rauszuholen. Mann, jedenfalls habe ich hier so einen Typ bei mir hier um der Ecke, der wohnt hier um der Ecke und der hat echt gute Betäubungsmittel. Dachte ich mir, heute kannst du mal, ja, wenn du schon... Schöner Verstoß gegen das Betäubungsmittel gesetzt. Naja, aber es ist ja wegen Schmerzen und so. Ja. So, ich die Nummer gesucht, die Nummer ewig nicht gefunden. Dann ich meinst du jetzt Apotheke oder Dealer? Was meinst du denn jetzt? Ich sehe überhaupt ja nicht mehr durch. Ja, diese jungen Menschen. Na, nicht Apotheke. Das ist ja, da rennen sie immer alle hin, die ganzen Jugendlichen, und der hat immer alle da. Und ach so. Ja. Eieiei. Praktisch so ein Schamane, so ein neuerer, so ein moderner Schamane, so. Du meinst das? Kaisers? Und wolltest jetzt eine Flasche Schnaps holen, oder was? Na, lass mich mal weiter. Ja, okay. Das ist ja noch viel besser. Ja, gut. Hab ich dem seine Nummer nicht gefunden, ja? Ja. Auf immer klingelte Telefon. Nein, ich nein. So, und du raus Schamane auf der Straße. Ey, Kinder, kommt mal alle bei mir, klingelt das Telefon. Dachte, so, geht er ran, ma? Ja. Ich hab mich schon gefreut, wollte schon sagen, was ich gleich abholen komme. Ja. Sagt er mir, er kriegt noch Geld von mir. Ja, hat er wohl recht, ja. Scheiße, Alter. Genau, wieder. Sag mal, hast du nur Schulden? Oh. Ey, beim Dealer, beim Zahnarzt, alle wollen sie Geld von dir. Ja, ja, ja. So. Ja, irgendwann machst du falsch, würde ich mal sagen. Zeig mir gedacht, Mensch, die Idee, Alter, ja, du nimmst dir von deinem kleinen Bruder, der hat ja gerade Fasching gefeiert, einfach die kleine Plastikkanone und ab hier zack zum nächsten Geldautomaten. Ja. Sag mal, das klingt jetzt aber, wie wenn es eine etwas ausgedachte Geschichte würde. Ja, Geldautomaten. Ich wollte ja bloß kurz gucken, ob du mir noch richtig zuhörst und also ob jetzt hier Stoff an der Backe quatschen kannst. Ja, nee, gar nicht. Ich mache jetzt erstmal eine Musik. Ich muss mich, außerdem, ich muss mal auf Klo gehen. Hallo? Ja. Ja, na, ich wollte nur mal, ich mach mal eine Musik. Ja, dann mach ich mir schnell was zu essen. Ja, ja, und wir machen aber mal Schluss. Jeder macht seins und wir machen gemeinsam Schluss. Ja. Und das war das jetzt, was war nur das Schlimmste eigentlich an dem Tag? Dass die Bank heute schon geschlossen hatte, als ich da ankam. Ach so. Ja. Gut. Ja. Ey, das war echt so eine Geschichte, die mich wirklich beeindruckt hat. Es kommt ja noch viel besser. Du, kann ich mir ja nicht vorstellen. Wie denn? Nun mach doch mal! Ja, pass auf, dann hab ich mir irgendwann überlegt. Oh nein! So ein Satz schon wieder, dann hab ich mir irgendwann überlegt. Ich jetzt wollte, sag doch mal! Pass auf, wirklich, zwei Sachen, dann ist fertig, dann kannst du den nächsten rannehmen. Halt mir überlegt, um mich jetzt irgendwie ein bisschen abzulenken. Ja. Kannst du mal bei deiner Raufasertapete jetzt einfach mal anfangen, die Huckel zu zählen. Ja. Und jedes Mal bei 355.382 war ich der Meinung, hatte ich mich verzählt. Ja, musstest jedenfalls du wieder von vorne anfangen. Habe ich die Zahnschmerzen irgendwann nicht mehr gemerkt, hab mir gedacht, jetzt wird's langsam arm, legst dich mal entspannt auf deine Couch, machst das Radio an. Ja. Steck den Stecker drin, auf immer Fritz drinne. Kenne ich ja nicht den Sender, und ja? Eine Sendung wie Zahnschmerzen. So, wollte ich umstellen. Geht der Umsteller vom Radio nicht mehr. Es bleibt auf Fritz stehen. Nein. Ja. Nein. Wollte ich, es geht nicht mehr ausmachen, ja nicht mehr. Es dudelt die ganze Zeit. Auf einmal wird es 22 Uhr und ich höre hier Umfahrt von Sprechfunk, Zahnschmerzen, Kuttner. Und dann, ja, und so kam das denn, dass ich halt da bei dir heute angerufen habe. Na ja, super. Und das war im Grunde genommen das Schlimmste, dass ich eigentlich dann meine Ruhe haben wollte, angenehme Musik hören, wie zum Beispiel Es war da immer Mauer, die uns getrennt, weißt du, oder einen koreanischen Hip-Hop oder so. Und hören wir jetzt den ganzen Abend hier Menschen an, die Pech gehabt haben heute. Weißt du? Weißt du, was ich mit so einem Typen wie dir mache? Wie, was? Was ich mit so einem Typen wie dir mache? Ja, bestimmt einfach so rausschmeißen, wegdrücken. Nö, da verabschiede ich mich ganz höflich und spiele dann im Anschluss eine Musik. Ja. Tschüssi, Werner. Darf ich noch grüßen? Darf ich noch grüßen? Nee. Nee? Nee, versuch mal. Dann schmeiß ich dich raus. Alle meine Kofis. Tut mir leid. Den hatten wir jetzt schon gehabt. Dann machen wir den nächsten auch japanisch. Ah, ein Spitzensong. Kann ich mal auch hinlegen. Okay. Ja, gleich kommt ein Fritz Nachrichten und aber weil wurde mir von heute von draußen auch nochmal bestätigt, weil ich heute so extrem schnell rede und weh's, ihr seid ja noch in einem Alter, wo ihr nicht so schnell hören könnt, sondern jetzt wahrscheinlich erst die Hälfte des Textes bei euch angekommen ist, dachte ich, spiele ich zur Abwechslung nochmal eine Musik, dass ihr das nochmal so ein bisschen auf euch langsam ein- und nachwirken lassen könnt. Und weil ja viel zu viel 60er Jahre sowjetische Popmusik heutzutage im Radio zu hören ist, dachte ich, mir spiele ich mal wieder was. Cola, Belgi, Uvietsu Tibia, Jav Tundru. Wie es irgendwie auch nicht, aber irgendwas mit Ike na Tundra. Увезу тебя я тундру, увезу седым снегом, белой шкурою медвежьей брошу к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. И поедем и помчимся на оленях утром ранним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну, ярким северным сиянием твои плечи оберну. Звездные не загорится на ресницах серебром, сколько хочешь самоцветов мы с тобою заберем. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего, что здесь метели, не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Cola Cola Belgi war das. Belgi, Cola Belgi. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das genau ist. Uwe zu Tibia, Tommy Wasch, ja. Sie sind mit Ihrem aktuellen Bühnenprogramm Steif on Stage im Februar und März in Berlin und Brandenburg unterwegs. Was können wir da als Zuschauer erwarten? Gut, folgender Plan. Wir präsentieren in diesem Winter eine bildgewaltige Multimedia-Show der Extraklasse. Unscharfe Dias, verwackelte Videos, Gedichte, die sie nicht reimen und Wortwitze ohne Worte. Und steht Ihnen noch jemand zur Seite? Ich werde dabei unterstützt durch die Big Band der Karl-Bonhoeffer-Klinik unter der Leitung von Jürgen Drews. Hinterlader Reloaded. Natürlich darf auch meine künstlerische Nachgeburt nicht fehlen. Michi Balzer, das Rathenower Witzfaktotum, ergänzt das Programm kongenial mit seiner stinkblöden Art. Ja. Tommy Wasch. Jetzt wieder unterwegs in Berlin und Brandenburg. Alle Termine unter fritz.de. Fritz. Und das hört man. 23.32 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Grischa Sedelke. Im Streit um die politische Zukunft von CSU-Chef Stoiber hat der Fraktionschef der CSU Herrmann Berichte zurückgewiesen, es handle sich um einen Machtkampf. Auch nach der heutigen Aussprache sei eine dramatische Entscheidung nicht zu erwarten. In Bild Bad Kreuth läuft seit mehreren Stunden die Diskussion über die politische Zukunft Stoibers. Der brandenburgische CDU-Landesvorstand hat sich am Abend überraschend für Sven Paetke als neuen Parteivorsitzenden ausgesprochen. Bei der Abstimmung war Paetkes Konkurrent Wirtschaftsminister Junghans allerdings nicht anwesend. Auch vier andere Vorstandsmitglieder fehlten. Sowohl Paetke als auch Junghans bewerben sich um die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Schönbohm. Der Weg für die Verleihung der Berliner Ehrenbürgerwürde für den Liedermacher Wolf Biermann ist frei. Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sprach sich heute überraschend deutlich dafür aus. Der Vorschlag kam ursprünglich von der CDU. Der Koalitionspartner, die Linkspartei, beschloss anschließend, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Und zum Sport. Alba Berlin hat sich für die zweite Runde des ULAB Cup qualifiziert. Die Basketballer verloren das Auswärtsspiel bei Hapoel Jerusalem mit 82 zu 95, kam man aber trotzdem weiter, weil der belgische Konkurrent beim italienischen Gruppensieger unterlag. Und Eishockey, der deutsche Eishockeymeister IP Eisbären Berlin, sind bei dem Eishockeypokal ausgeschieden. Die Berliner verloren ihr Halbfinalspiel bei den Kölner Haien mit 1 zu 2. Wetter. In der Nacht gibt es im Norden etwas Regen, ansonsten kühlt es sich ab auf 5 bis 3 Grad. Am Tag ist es dann wechselhaft und wieder etwas milder. Wir bekommen 9 bis 12 Grad. Verkehr. Der Verkehr, Fritz, weil es so schön war für dich, Kuttner, nochmal die Rehmeldung. Echt, wieder tote Dreh? Oh, nee. Ja, die Polizei hat es noch nicht rausgenommen. Ich glaube ja, inzwischen ist es weggeräumt. Aber für dich mache ich es jetzt nochmal, damit du dich hier an die Dinge gewöhnst, die dir gefallen. Ne? A10, nördlicher Berliner Ring, Havelland Richtung Schwanebeck zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Wie gesagt, dort soll ein totes Reh auf dem linken Fahrstreifen liegen. Ein totes Reh auf dem linken Fahrstreifen. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Blue Moon. Ja, ich denke, ist jetzt vielleicht ein schöner, bleibt man dran, hört man gerne, Anfang. Oh, furiose, großartige, unübertroffene, unübertreffbare PJ Harvey in a Peel Session, Oh My Lover. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das mache ich gerne. Hier ist heute jetzt, dass ihr praktisch hier anrufen, also ihr könnt aber auch beim halbautomatischen, also wer jetzt kann auch beim halbautomatischen Anruf beantworten. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Muss man mir hier nicht auf die Nase gehen. 0331 zu Potsdam, 70 97 330. Genau, das ist der halbautomatische Anrufbeantworter, da ruft er an, der hält dann so ein Band an, der David hört alles genau mit, wenn ihr den ein bisschen David beschimpfen wollt, könnt ihr dann machen. Das wird dann praktisch alles aufgenommen und zusammengeschnitten und das kann man dann in der nächsten Sendung hier hören. Wie wir heute dann noch irgendwann mal, wenn der feine Herr Schöpe endlich mal fertig ist, hören können, was ihr letzte Woche hier habt angerufen. David, bist du noch bei Bewusstsein oder was? Ich beschimpf dich hier, du reagierst überhaupt gar nicht. Da könnte man doch wenigstens immer tiefe Atmen erwarten oder was? Wann kommt denn der Zusammenschnitt praktisch? Wie lange dauert denn das noch? Dauert das noch lange? Der schläft, der Monitor ist schon aus, der Kopf ist längst irgendwie auf die Tischplatte gesunken, Kollege Sedelke ist auch gerade pullern gegangen. Ich bin völlig verwaist hier, das Studio. Nehmen wir mal an, jetzt käme hier irgendein irrer Hörerin und wollte mich erstechen. Der auf Widerstände würde er nicht stoßen, also höchstens auf meinen. Und der wäre wahrscheinlich auch hier mäßigt, weil ich ja irgendwie auch nicht so ein Fan von Gewalt bin. Naja, egal wie. Ihr sollt mal hier heute anrufen und versuchen. Ich war heute 3 Stunden beim Zahnarzt und habe echt so was von ihr gelitten. Ich war richtig bei einem richtig bösen, boah, wo man sagen möchte, Mann, ey, Reich des Bösen, wohnt in der Hufelandstraße 30. Ihr wisst was, in Südkorea, Irak, Kuba, Hufelandstraße 30. Beim Zahnarzt, der mir echt einen schmerzvollen Tag bereitet hat. Und wenn jemand irgendwie der Meinung wäre, dass er einen Tag hätte, der hat auch echt total in sich hat, dann kann der hier praktisch Warte, hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale. Soll mal zeigen, was da so drauf hat. Bin ich aber mal echt gespannt. Bisher kam mir alles nur Pillepalle. Gleich kommt Hilfe. Das kann mich ja nicht beeindrucken. Potsdam 70 97 110. Fähne zu Wammwalfen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. So, Grisha, mit wem telefonierst denn du da? Der telefoniert schon wieder. Ich nehme an mit einer Frau. Reagiert er nicht, der telefoniert mit der Frau. Der hört ja denn überhaupt gar nicht mehr. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist der Peter. Peter? Jo, mir ist etwas ganz Komisches passiert. Ich bin mit 35... Warte mal, Peter, ich kann mich mal kurz dazwischen fragen. Bist du jemand, der sich zutrauen würde, total zu nerven? Der ihn richtig fertig machen könnte? Nee. Oh, schade. Sonst hätte ich dich mal rausgestellt zu Grisha Sindelko. Den hättest du den fertig machen können. also sollen. Praktisch, ja, aber ohne, dass ich jemand sage, dann hätte ich gesagt, du Grisha, da will einer was von dir. Und dann hätte ich bloß hier durch die Scheibe gekickt und... der kickt jetzt. Wir müssen leise reden. Der passt jetzt, kickt der. Nee, aber das können wir nachher vielleicht nochmal machen. Da, und dann, dass du den fertig machst. Meinst du, das schaffst du? Nee. Wieso denn nicht? Nee. Ah, wie heißt du nochmal? Peter. Naja, kein Wunder. Hallo Peter. Hallo Peter. Peter, ja. Hallo Peter, Peterchen, Peterli, Peter. Ja, kannst du dir vorstellen, ich bin mit 35 km heute geblitzt worden. Sag mal, kannst du dir vorstellen, ich wurde 3 Stunden lang mit einem Zahn gebohrt. Naja, na, ist doch so ganz normal beim Zahnarzt, oder nicht? Ja, ist auf der Straße ganz normal, dass man geblitzt wird. Ja. Wieso bist du mit 35, bist du mit dem Fahrrad in der Spielstraße gegen die Einbahnstraßending gefahren, oder was? Nee, mit dem LKW, Lenkrad, Kasper, weißt du, mit 20 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung, 10% ja. Berggefälle und, naja. Ja, und da bist du 35 gerast, du Irrer? Ja, wie verrückt, na, ich hab doch... Na, sag mal, da hast du doch 20! Na, ich hab doch eine Automatik und ich hab alles eingestellt. Na, die haben sich doch was gedacht dabei, dass sie da 20 machen. Naja. Und da bist du bergab? Nicht los. Na, da beschleunigt sich das doch noch. Da warst du erst 35 und dann warst du 55 und dann bist du wahrscheinlich in den Haus rin gerast. Nee. Aber davon schweigt der feine Herr. Das ist ihm peinlich. Das will er hier nicht öffentlich im Radio erzählen. Nee, nee, geht dass er jetzt praktisch eine 4-köpfige Familie in 10 Sätz befördert hat mit seinem blöden LKW, nur weil er zu schnell gefahren ist. Und ich erzählt dann die etwas sozial kompatiblere Geschichte, nämlich dass er geblitzt wurde. Nee, mitleidheischend. Und an die Familie denkt keiner. Ach, ich bin mit dem City-Magazin für die Hauptstadt unterwegs gewesen. Ich muss doch irgendwie mal ankommen, oder? Nee, muss überhaupt gar nicht ankommen. Dass die Leute mal informiert sind, was los ist. Ach, Dafür können Sie ja hier das Radio hören. Stimmt auch. Und das muss ja, Radio ist ja da viel praktischer als Joghurt. Das muss ja jetzt nicht mit dem LKW rumgefahren werden. Nee, wenn man will, kann man das ja irgendwie in Bayern hören, in Hessen hören, in Sachsen hören und sonst wo hören. Ohne dass dazu LKWs die Luft verpesten und die Straßen voll machen und vierköpfige Familien ins Jenseits befördern. Mach ich doch nicht. Ja, machst du nicht. Machst du vielleicht nicht gerne, aber machen machst du das. Nee. Machst du das gerne? Nein, auch nicht. Siehst du, sag ich doch, machst du vielleicht nicht gerne. Genau, das ist ja das Problem. Das reicht aber nicht, das nicht gerne zu machen. Sondern man darf das überhaupt gar nicht machen. Du darfst nicht mehr LKW fahren. Nein, Mann, das macht doch auch so die Erschütterungen, die alten Häuser kriegen Risse. Das ganze Geld muss der Asphalt wieder neu gemacht werden, die Luft verpestet. Außerdem überfährst du mal Kleinwagen. Nein, außerdem muss ich doch euren kulturellen Beitrag hier aufbauen. Wie denn? Wozu denn? Womit denn? Ach, mach Radio und fahr nicht Auto. Mach Radio. Na, in der Zeitung stehen so viel Fritz-Werbung drin. Na ja, oder dann, weiß ich nicht, dann nimm dir einen Stuhl hier runter, stell dich vor Haus und mach Fritz-Werbung. Das ist doch viel vertrauenswürdiger und unmittelbarer, wenn einer wirklich sagt, ey Kinder, hört mal zu, Fritz ist echt total dufte, dafür stehe ich Peter ein. Dafür habe ich meinen Job hingeschmissen. Naja, aber die... Verstehst du? Die muss auch ihr Geld verdienen und davon Wer? Nicht. Nein, ach, jetzt kümmere dich dann, die können auch einen Stuhl nehmen und sich auf die Straße stellen. Aber das sind doch die, die mit den vierköpfigen Familien... Naja, nicht die du überfährst. Das siehst du mal. Ja, siehst du mal. Da schließt sich wieder der Kreis. Ja. Da weiß ich jetzt auch ja nicht, ob ich dir jetzt für diesen Anruf danken soll. Weiß ich selber nicht. Nee. Aber wisst ihr, was ich habe? Nee. Zahnschmerzen! Mensch, ich rede die ganze Zeit darüber und dann ist es jetzt hier eine irre Überraschung für dich, oder was? Da gibt's ein altes TDR-Mittel von so einem Alkoholiker, weißt du? Wodka nehmen und damit schön spülen. Ja. Wenn das nicht hilft, runterschlucken, das hilft dann spätestens irgendwann, wenn es Licht aus. Ja, und wenn ich dann nach Hause fahre mit meinem LKW, zack, wieder eine vierköpfige Familie reden, ja. Das würdest du dir wohl so wünschen, mein lieber Freund. Nee, dann fährst du ja nicht mehr, weil da ist ja Licht aus, da ist dunkel. Da ist dann nur noch ein Rauschen bei Fritz zu hören und keine Ahnung, wenn deine Sendung mehr hören. Bei mir ist da nicht dunkel. Bei mir ist da nicht dunkel. Na, ich weiß nicht. Naja, ich weiß. Peter. Du trinkst ja keinen Wodka bei Zahnschmerzen, stimmt ja. Ich auch nicht. Ich habe keinen Zahnschmerzen. Stimmt in dem Sinne nicht. Ich? Nee. Also was? Kick mal einer an, wa? Oh, ich freue mich mal, dass ich mal durchgekommen bin. Genau, weil durchkommen ist alles. Weil ich komme ja eigentlich aus Thüringen und da hört man ja, das also nicht. Zumal du nicht mehr die Figur hast, dass du gewohnt bist, durchzukommen, oder? Wie viel wiegst du? Ich? Siehst du? Oh, da muss ich auch. Du musst LKW fahren praktisch, oder? Weil die PKW ja nicht auf dich zulassen wäre. Nee, ist ja andersrum. Ich darf gar nicht so viel wiegen, weil die Nutzlast doch immer so. Ach so, stimmt. Weißt du? Du bist wie so ein Jockey praktisch, dass das Pferd mehr ziehen kann. Schneller laufen kann. Auch wieder gelogen. Siehst du, sag ich doch. Mann, Peter, ja? Hast du nicht ein bisschen den Eindruck, dass du echt ein schönes, verlogenes Stück Autofahrer bist? Nee. Kann ja gar nicht sein. Ich muss aber du wolltest. Ich hab den Eindruck doch. Tschüss, Peter. Ja, ich warte jedenfalls auf den Bericht, was drin steht, was ich bezahlen darf mit 15 km/h. Ach so, ja. Ach, da freut mich auch schon. Haben die wenigstens ein Foto gemacht? Das ist doch immer schön, oder? Man kriegt dann wenigstens ein schönes Foto. Das finde ich immer noch ein Trost. Ich finde immer doof, wenn man bezahlen muss, ohne dass man ein Foto für kriegt, wenigstens. Ich finde auch. Leistung und Gegenleistung. Das muss schon irgendwie sein. Na, die wollen nur mal einsparen. Da müsste man erst das Foto extra anfordern. Oder ja, die Schweine echt. Die wollen nur sparen. Ja. Okay, sparen alle Sparschweine. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss, Peter. Oh, das sollte Hendrik sein. Jetzt hat die CD schon wieder eine Macke. Ich muss mal kicken. Manchmal hilft ja da Hauchen. Ihr merkt, das Radio ist echt ein anstrengendes Geschäft. Das ist praktisch wie Bergarbeiter eigentlich. Ich glaube, Methan kommt hier gerade aus dem Berg. So, Elf, Voodoo Child, Jimmy Plays Berkeley. Na, da fangen wir nochmal von vorne an und dann geht's aber hier weiter. Ah, jetzt hab ich schon wieder darauf gequatscht, das ist nicht schön. Jetzt ruhig! Jetzt geht's los. kiss the sky. Girl, put a spell on me. Help me, baby. Help me, Jimi Hendrix in Berkeley mit Purple Haze. So, hier jetzt weiter. Wie gesagt, ihr könnt auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter, könnt ihr euch wenden, wenn ihr hier quasi nicht durchkommt. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Oder nicht zu Wort oder nicht wollt. 0331 zu Potsdam 70 97 330. Könnt ihr auch alles sagen. Grisha Sedelka hat eine Frau gesucht und mir dadurch hier drei Anrufer in die Leitung gestellt. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hallo, hier ist Lü. Wer ist da? Lü. Warum klingst denn du so? Soll ich das Radio abschalten? Ja, ich weiß nicht, ob es am Radio liegt, ob du dann besser klingst, wenn du das Radio nicht mehr hörst. Da versuch mal. Vielleicht, ja. Hi, Kuttner, na? Hallo. Alter? Na, Alter, wie heißt du? Ich heiße Anne Lü. Anne Lü? Genau, und du, Kuttner? Ja, Kuttner, ich heiße Kuttner, genau. Alte Kutte. Anne Lü. Ja. Ich bin ja heute auf der Suche nach einem Tag, nach Leuten, die einen schrecklicheren Tag hatten als ich. Finde natürlich keinen. Aha. Und hattest du denn heute einen richtig schrecklichen Tag? Nö, eigentlich nicht. Das ist echt ein guter Grund, hier anzurufen, Anne Lü. Ja, Kuttner, was geht? Ja, weiß ich auch ja nicht. Bleibt uns ja nicht anderes übrig, als jetzt wenigstens aus scheiße Trillerpfeifen zu machen und zu flirten wie Sau. Ehrlich? Ich höre dich schon seit Jahren. Wie alt bist du denn, Anne Lü? 26, aber ich hab mal in Brandenburg gewohnt. Du warst doch mal jünger schon mal. Da habe ich das immer auch nachts dann gehört und meine Eltern haben geschlafen. Echt? Ja, na klar. Und dann habe ich da auch ab und zu mal angerufen. Und wo bist du jetzt? Ich habe bei euch schon was gewonnen. Super, aber nicht bei mir, oder? Bei mir gewinnt man ja kaum bald. Nee, bei dir nicht, aber du spielst total geile Musik. Genau, recht hast du. Anne Lü, wo wohnst du denn jetzt? Aus Berlin. In Berlin? Na logisch, was denkst du denn? Na weiß ich nicht, war ja nur so eine Frage. Und was machst du jetzt? Ich bin ja auch beim Theater Berlin, eine Volksbühne, aber nicht mehr. Aber jetzt. Was machst du nochmal? Theater Ratten 07. Machst du? Bist du dabei? Bin ich. Ah, super. Bist du selber gewissermaßen auch obdachlos gleich? Ich bin auch so eine Ratte. Ach so, ehrlich? Ja, logisch. Naja, so logisch ist es ja nicht. Ja, ich bin aber da auch beim Ensemble da. Ah ja, prima. Ach, und jetzt wolltest du nur mal anrufen, um zu sagen, dass es dich gibt, dass du da bist. Ey, Kuttner, Mann, ich höre dich schon seit ich ungefähr, hab ich dich nicht, 12 bin oder so. Annelie, das ist ja nicht schlecht. Ich bin jetzt 26. Viel länger kannst du doch noch nicht hören. Im Februar sind es 15 Jahre, genau. Wie viel? 15 Jahre sind es im Februar. Wann hast Sendung. Du angefangen mit dem Sprechfunk? Ja, welches Jahr? 7. Februar 1992. Na, ungefähr so, aber da gibt's ja jede Nacht eigentlich auf Fritz so eine Kopfsendung. Genau, genau. Die finde ich eigentlich hier Blue Moon und so. Genau, so sieht es aus. Das höre ich gerne, also das habe ich schon als Kind gerne gehört, so nachts. Das freut mich, Annelie. Dann, ja, aber... Auch, aber du bist am besten. Ich finde dich eigentlich, aber ich weiß nicht... Ja, ich finde mich eigentlich auch total gut. Also ich finde mich richtig so 1A. Ey, ich erkenne deine Stimme so... Sehr gut Schon wenn ich mich früh im Bad sehe, zum Beispiel. Na, wie ich könnte den Spiegel küssen. Wie? Ja, na klar, was ja. sonst? Ach, nicht wegen Aussehen, sondern einfach wegen Dufte sein, praktisch. Genau, weil ich vieles gehört habe in die Sprechfunk, Alter. Genau, Alter. So, Annelie, Alter. Hey, Alter, was geht? Hey, jo, Frau, was geht? Na, musst du ja mal sagen. Ja, weiß ich gar nicht, wo bist du denn jetzt eigentlich? Du bist doch tendenziell eher obdachlos, oder nicht? Nee, ich bin nicht obdachlos, aber ich möchte das jetzt. Und ich bin in Berlin, ich fühle mich wohl, ich bin zu Hause. Super. Und morgen wieder ran an die Theaterwerkbank. Nee, ich habe gerade ein bisschen Urlaub. Ah ja, und nicht schlecht. Ja, und was machst du so? Oder erzähl doch mal irgendwas anderes. Also wo ich jetzt gerade wohne, will ich eigentlich nicht öffentlich im Radio sagen. Ja, will ich auch nicht sagen. Muss man ja auch nicht. Genau, muss man mal auch nicht. Was Belangloses. Das mit dem Theater reicht. Sag mal, mit dem Belanglosen rede ich da schon, ich rede hier schon seit 2 Stunden belanglos. Na, dann kannst du es ja mit mir auch machen. Na, aber ich habe jetzt bald nur noch wichtig, also jetzt habe ich alle ich quasi... Ich beim Theater auch. Ich habe quasi alles Belanglose gesagt, jetzt kommen nur noch wichtige Sachen. Jetzt habe ich praktisch nur noch total wichtige Sachen. Total mächtig, gewaltig, Alter. Total mächtig, gewaltig. Morscht schnell. Wie, was ist denn jetzt wieder wichtig? Was, wer? Wie, was, wer? Wo? Gefängniswärter schon wieder, irgendwelche MLC-Quadrat? Ich doch nicht. Bist du bescheuert? Mann, na bist du doch nicht. Aber Ingo aus KW... KW, da kenne ich auch KW. Kennst du auch? Königs Wusterhausen. Und wo warst du in Brandenburg? Ich bin in verschiedenen. Naja, du wirst aber wissen, wo du ungefähr geboren bist. Ich bin in Küritz geboren. Kick mal ihn an. Und dann? Na, dann bin ich ab und zu umgezogen. Na super. Wer lacht denn da im Hintergrund? Naja, nur mal so, dass man das ungefähr weiß. Dass ich wie mal jemanden. Ungefähr weiß. Na, dass man mal jemanden kennt. Mal irgendwas anderes. Der in Küritz geboren ist. Ärzte. Ärzte kenne ich. Ärzte ich bin ein lustiger Astronaut. Ey, BLB, Alter, genau, BLB ist doch spitze. Stehen Double Bass spielen. Der kann so am Stehen pinkeln. Genau. Nein, ich kann auch im Stehen pinkeln. ich übrigens auch. Aber BLB auch. Weiß ich ganz genau. BLB ist doch klasse. Der oder? Ist doch 1A. Den finde ich auch total klasse. Der ist der erste Sahne. Ja, das erste Sahne. Den wünscht man sich da als Schwiegersohn praktisch, wa? Nee, oder als Freund, so ja, oder als Vati, ja, oder. Also, Gruppi genau. will ich jetzt nicht umgehen. Nee, na, ich auch nicht. Also, ins Bett gehen will ich mit nee, dem. Nee, ich auch nicht. Der ist außerdem schon viel zu alt, der ist ja schon mindestens 40. Boah, na, der ist doch schon, der ist ja total über. Geh doch nicht mit Bela. Aber richtig, wenn das ein Joghurt wäre, müsste man den umtauschen. Aber ist er ja nicht. Nee, erzähl doch nicht. Na, wieso? Würdest du einen 40 Jahre alten Joghurt essen? Nee, siehst du. 40 Jahre! Na, oder da hast du da gesagt. Genau, ich das auch nicht, aber ich höre schon Ärzte seit 1988. Siehst du? Von daher weißt du, die können doch nicht ganz sauer ja, sein. Das ist meine wenn die deutsche schon... Lieblings-Punk-Rock-Band. Genau. Und die Toten Hosen? Oh! Ja, die auch. Ah, die auch. Ah ja, dann ist ja super. Aber nicht so gerne wie die Ärzte. Ja, schade. Ja, ey, voll schade. Ja, Annelie, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, ich habe hier noch 2 andere in der Warteschleife, die ich jetzt schnell fertig machen. Warte mal kurz, nach warum geht denn das jetzt so schnell? Naja, weil manchmal geht's schneller. Jetzt werde ich jetzt rausgeschmissen. Ja, oder? ja, naja, rausgeschmissen nicht. Ich versuche mich wirklich. Ich war bei Campino im Admiralsverlass. Ich habe mir die Vorführung gehabt. Aber deswegen wirst du nicht rausgeschmissen. Ey, 3 Grossen-Oper. Ja, und war? Das war richtig geil. Das kann ich mir schon vorstellen, geil. Aber ich will das dir mal glauben. Campino hat es richtig klasse hingekriegt, Alter, mal wieder. Ja, Alter. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, mach's gut, kurz. Okay, mal. Tschüss. Ciao. So, sag mal, Kinder? Ja? Ja, ihr beiden. Jo. Wer seid denn ihr eigentlich? Patrick. Ja, also hier ist Bettina. Patrick und Bettina. Ja. Ja, wir müssen jetzt hier im Doppelpack, muss ich euch abfertigen. Weil praktisch, eigentlich in 2 Minuten, 1,5 Minuten soll hier Verlosung sein. Aber wir kümmern uns jetzt mal nicht darum. Dann ist die erst, wenn praktisch unser Gespräch zu Ende ist. Aber das wird ja jetzt, kann ja jetzt wahrscheinlich nicht so lange dauern. Ich kann zum Beispiel praktisch kaum noch was sagen. Ich bin richtig erschöpft. Also ich wollte nur sagen, ich kann echt mitfühlen mit dir. Ehrlich? Ja, also es war nicht heute, aber am Wochenende. Also nicht dieses Wochenende, sondern letztes Wochenende. Und es war auch ein bisschen dramatischer bei mir. So richtig so wurzelspitzenresektionell? Ja, auch mit Antibiotikum. Super. Und dann Schwollen im Gesicht. Und richtig, so. Das Messer angesetzt. Ja, geschwollen im Gesicht, das Blut spritzt und so. Nein, jetzt ohne... Ekliger Altersschmack also, im Mund. Ja, also ich kann da echt mitfühlen. Also ich bin, und zwar muss ich echt mal sagen, also die Berliner Zahnärzte sind wirklich ein Kraus. Also, weil ich habe Mittwoch... Das sind schlechter. Nein, ich weiß nicht, was... Also ich meine, ich kenne halt den Vergleich zu Baden-Württemberg und ich habe den Eindruck... Naja, ich hatte da einen sehr guten Zahnarzt eigentlich. Und also ich hatte mittwochs schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Und Backenzahn merkt man ja auch relativ schnell. Ja. Bin dann freitags zum Arzt, weil ich Wochenende... Also am Wochenende muss ich arbeiten und wusste... Was denn arbeiten? Na, im Job halt. Nee, was denn für ein Studium, Job? Am Flughafen. Am Flughafen? Was denn? Ja, ach, nur in so einem Shop da. Ach, toll. Spannendes. Schön. Aber es ist halt Schichtdienst und ich musste um 3 aufstehen. Und aber, also um... Bist du mit so einer Backe dahin? Ja, das kommt noch. Also ich war Mittwoch, wie gesagt, fing es an. Freitag bin ich zum Zahnarzt, weil ich gemerkt habe, es wird nicht besser. Der meinte dann irgendwie, das wären freigelegte Zahnhälse und ich würde das Thema... Die sich immer in Ausreden einfallen lassen, ne? Ja, das Thema davon, dass ich nachts im Schlaf mit den Zähnen knirsche. Spinner. Und hat mich wieder weggeschickt. Ja. Und auf jeden Fall wurde es eben natürlich schlimmer, wie ich mir das schon gedacht habe. Man kennt ja seinen Körper selbst doch besser irgendwie. Mhm. Musste um 3 aufstehen am nächsten Tag, bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und wenn man eine Entzündung im Körper also hat, ist ja klar, dass durch... Fahrradfahren viel Spaß macht. Nee, dann fängt es natürlich an, erstmal loszulegen. Ach so. Naja, und hab da Frühdienst gehabt und bin fast eingegangen, also trotz Schmerzmittel und allem. Und bin dann danach direkt zu diesem Zahn... Zum Schlechter, ja. Nee, zahnmedizinischer Notdienst, weil es war ja Wochenende. Ja. Und die sind ja auch nicht gerade lustig, die Leute. Ich weiß nicht, warum die eigentlich immer eine Fresse ziehen, wenn man da hinkommt. Also ich meine, dafür sind sie ja da, dass es Notdienst ist. Aber man wird immer wie der letzte Depp behandelt, finde ich. Ah. Ja, und da war es dann auch schon so, dass das Gesicht heiß war, angeschwollen, entzündet. Und wie du ja selbst sagst, wenn man im Kieferbereich eine Betäubung bekommt... Ach, hört man gerne. Im Oberkieferbereich vor allem. Nee, bei mir war es ja im Unterkiefer. Na, da geht's doch. Unterkiefer trägt man doch mit links weg. Das ist die halbe Zunge weg. Naja, halbe Zunge. Oberkiefer. Da ist sofort Nase, nee, Augen, Gehirn, so Stirnrunzeln, Haarschmerzen, ja, alles. Ach, weiß ich nicht. Also ich habe da letztes Jahr einen Weisheitszahn rausgemacht bekommen. Das fand ich wirklich harmlos. Also Bettina, dann wünsche ich dir mal eine schöne Oberkieferzahn. Ich hatte Operation. Ja, war so. Also, weiß nicht, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde unten viel schlimmer, weil wirklich alles betäubt ist. Und musste dann auch noch Antibiotikum nehmen und so, war richtig toll. Wer ist denn da noch in der Leitung? Wer waren da noch? Ich. Ja, wer bist denn du, ich? Jo, Patrick. Patrick. Jawohl. Aber Bettina, dein Tag heute war aber eigentlich okay. Ja, heute kann ich nicht... Kannst du eigentlich nicht klagen. Ah, naja, super. Aber eigentlich sollten ja Leute anrufen, die heute klagen können. Ja. Ja. Kann nicht mit denen. Ja, kannst du nicht mit denen. Naja, gut, aber ich will mal großzügig sein, Zahnarztschwester im Geiste praktisch, Zahnschmerzschwester im Geiste. Patrick! Na, Patrick. Patrick! Jawohl. Mit E? Nee, mit A. Ah, nur mal nachgefragt. Jo. Also, Patrick! Also ich hatte schon so einen Scheißtag, also das hat mich nervt. Ja, sag mal. Jo, also ich habe erst mal ein bisschen Einwand. Aber meinst du, dass du jetzt deine Beschreibung, die Beschreibung deines Scheißtages mir gute Laune machen könnte? Wenn du schadensfroh bist, dann ja. Ja, bin ich. Also ich sitze erst mal bis 1 Uhr morgens an so einem Vortrag. Ja. Für den ich mich freiwillig gemeldet habe. Gut, passiert. Super, 1A. Hm? Ja. Und dann habe ich halt mich übelst darauf vorbereitet und die Funktion und so weiter. Mhm. Und dann musste ich halt schlafen gehen und dann um 6 Uhr wieder aufstehen oder was. Mhm. Jo, und... Dann bin ich erstmal aufgewacht, hab mir gedacht, oh Mann, fängt gut an, Fenster offen bei Guter Gedanke. Bei minus 100.000 Grad. War da überhaupt ja nicht draußen, ist da praktisch Mallorca-Wetter, jetzt hör doch mal auf rumzuspinnen. Wenn in Mallorca Eiszeit ist, dann stimmt's. Ach. So, jedenfalls, das war schon mal erster Anfang, dachte mir, kann aber nicht wahr sein hier. Fenster offen. Mann, du hast es aber auch aus Spannung aufzubauen. Würde ich auch sagen. Du solltest Krimis schreiben, ja? Weiter, ja? Ja, jedenfalls bin ich dann zur Schule. Ja? Und habe bemerkt, dass jemand genau dasselbe Thema gemacht hat. Ja. Hat die Lehrerin sich da irgendwie geirrt. Super. Ja. Und da habe ich also, nur, sagen wir, 5-6 Stunden umsonst so Mist gemacht. Übelste Kopfschmerzen gehabt und dann noch verpennt fast. Oh, wenn ich sowas schon höre, ey, Mist gemacht, ja? Dann wäre ich verrückt. Mist gemacht, was ist denn daran Mist? Oder schön. Kopfschmerzen, ich rede von Zahnschmerzen. Ist unglaublich, oder Bettina? Nein, was ich unglaublich finde, wieso ist irgendwas Mist? Man macht doch sowas nicht umsonst. Also ich meine, naja gut, bin ich vielleicht auch zu altmodisch. Oder? Da bist du zu konservativ. Ja, wahrscheinlich. Da bist du zu A-Quadrat, B-Quadrat, C-Quadrat. Naja, man macht, um eine Note zu bekommen und dann jemand, ja, das schon hat. Ja, was meinst du, was ich alles mache? Ich habe da Zahnschmerzen am Wochenende gehabt. Ich bin arbeiten gegangen und ich hatte auch Montag einen Vortrag, ein Referat. Und da hat mich keiner, also, und in der Schule kann man noch irgendwie sich vielleicht drücken. In der Uni kannst du das nicht, weil wenn du da zweimal fehlst, ist dein Schein weg. Ja, und zwar ganz Tipp, egal, ob du das Bein gebrochen hast oder sonst irgendwas. Genau, oder wenn du nur wegen Zahnschmerzen keine Sendung machst, zack, siehst du keinen Held. Nee, das ist auch scheiße. Ich wollte ihn ja halten, aber ich konnte ja nicht, weil ja. Wurde ja schon gehalten. Das war ach so, das naja, gut. Und das war ziemlich ärgerlich für die Arbeit, würde ich sagen. Das hat mich ziemlich angekotzt. Und dann musste ich so einen blöden Computer auch noch durchs Schulhaus da tragen. Hat mir auch noch das nein! Ja. Das ist ja Kinderarbeit praktisch. Ja, nein, Patrick, nein! Ist, dann ist es stimmt, dein Kinderarbeit. Na, die, deine Sklavenhalterlehrer, das muss man ja anprangern. Unglaublich. Ich danke euch für euren Anruf. Ja, nee, halt ganz kurz noch. Ja, warte. Die dumme Hand da geklemmt und so. Ach so, gut. Die dumme Hand. Na, kannst du mir halt gleich in die Verlosung mit drin nehmen. Ja, so ein Kumpel von jetzt, mir, der vorhin angerufen hat. Mal, nee, jetzt geht richtig gleich Verlosung los. Ganz fair, werden alle nochmal rausgeschmissen und Verlosung geht los, wenn ich los sage, okay? Na, gut, na, tschüss. So, wie gesagt, jetzt schmeiß ich hier immer erstmal alle nochmal raus. Alle etwas raus. Oder nee, ich kann es ja hier so locken. Dann ist es zu raus. So. Jetzt kann man nicht anrufen, wenn man wollte. Hier kann man anrufen, wenn man jetzt für folgenden Freitag, 21 Uhr Volksbühne, Videoschnipselvortrag, Thema weiß ich jetzt noch nicht, aber ist ja auch, das werdet ihr dann an dem Abend schon erleben. Kinder, jetzt zickt man hier nicht so rum. Ja, nur weil ihr das Thema nicht. Ha. Prima. Also wie gesagt, unter der Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Gibt's Karten für Videoschnipselvortrag am Freitag, 21 Uhr in der Volksbühne. Um eine Karte zu bekommen, muss man entweder das Geheimwort Infinitesimalrechnung sagen, ich wiederhole es nicht nochmal, oder aber Satz des Pythagoras. Also nicht Satz des Pythagoras sagen, sondern ihn kurz erläutern, andeuten, in eine Formel bringen oder also so. Das müsste man machen und dann würde Grischa Sedelke euren Namen aufschreiben und ihr ständet auf der Gästeliste. Es werden Einzelkarten verlost, was den finde ich immer den Vorteil hat, dass man durchaus auch zu zweit hingehen kann und dann muss der eh eine Karte kaufen und dann hat man aber zwei Karten für einen halben Preis. Was ich finde so schlecht nicht ist, das hier ist jetzt die Telefonnummer und gleich werden die Leitungen freigegeben. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, und los geht's jetzt. Satz des Pythagoras. So, Freitag, 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipsel. Jetzt erstmal eine schicke Musik, dann der halbautomatische Anrufbeantworter, quasi das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann wieder eine schicke Musik. Als erste schicke Musik Allen Ginsberg mit nicht Allen Ginsberg, sondern meine aktuelle Lieblingsband Deerhoof von ihrem Album Apple O, Sealed with a Kiss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Über Deutschland scheint. Eigentlich voll scheiß Lied, aber nein, ist nichts Besseres eingefallen. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, hier ist nochmal Silvia. Hi, Volk. Ich wünsche euch ein gesegnetes, gutes neues Jahr und macht das Beste draus. Lasst den scheiß Teufel Alkohol sein und kifft nicht so viel. Seid klar und nüchtern, denn der Teufel, euer Widersacher, versucht, dass er euch verführe. Beste Beispiel bin ich immer, war ich. Ich wünsche euch allen, dass wir zusammenhalten, wir als Fritzhörerschaft und mit unserem besten Sender der Welt. Wir Jugendlichen ab 40 ein gutes neues Jahr. Eure Silvi, ciao, ciao. Dass wir als normales Jahr bezeichnen, das sogenannte tropische Jahr oder Kalenderjahr, das ist nur eins von drei Jahren. Also bei dem tropischen Jahr, das ist ja nur die Funktion der sogenannten Präzessionsbewegung der Erdachse, wie die Erde also rumeiert. Nicht? Das ist ja auch eine permanente Bewegung. Und dann gibt es auch noch die beiden anderen Jahre, nennt man das eine das siderische Jahr. Das ist der Zeitpunkt, wo die Erde nach einem Jahr wieder dieselbe Stellung relativ zu den anderen Gestirnen im Weltall einnimmt. Und das dritte Jahr, das anomalistische Jahr, das ist die Zeit zwischen zwei Minima oder zwei maximalen Entfernungen Erde Sonne, wo es was die ganze Sache noch komplizierter macht. Die Umlaufbahn, die kreist auch noch. Und dass man das tropische Jahr nimmt im Allgemeinen, hat natürlich den einen Vorteil. Jeder kann das leicht feststellen, indem er eine Stange im Garten eingräbt, parallel zur Erdachse. Und dann jeden Tag, wenn also die Sommer, Sonnenwende kommt, den Schatten ausmisst. Und wenn der Schatten dann am kürzesten ist, naja, dann weiß man, das war der längste Tag. Nur die beiden anderen Jahre, können nur die Astronomen feststellen. Also das siderische und das anomalistische Jahr. Im Mai bin ich geboren, war sogleich unverfroren. Im Theater jetzt gleich in Logen, für diese nie gelogen. Doch bin ich Mensch. Noch Fragen? Ja, Achtung, Achtung. Nicht gratis SMS verschicken. Einfach bei Google. Vorsicht, Vorsicht. Abo lauert. Kleine Doktor lesen. Danke, tschüss. Was soll ich denn da jetzt sprechen? Ich will hier live verbunden werden und nicht auf dem Anrufbeantworter sprechen. Das ist der... Oh, nee. Papala, pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. So, jetzt ist zum vierten Mal mein Anruf verfälscht worden. Ich nehme an, dass das Tommy Walsh macht, um sich an mir zu rächen. Ich habe jedes Mal gesagt, meine Lieblinge sind Kuttner, Holger Klein und Micky Balzer. Und der Stotterer, der erstmal eine logopädische Behandlung machen soll, ist Tommy Walsh. Und er hat sich schon bei meinem ersten Anruf damals direkt eingemischt und dazwischen geredet. Und schön, dass Sie wieder da sind, Herr Kuttner. Bleibe im Land und nähre dich redlich. Und ein gutes neues Jahr. Das Leben ist eine Hühnerleiter, man kommt vor Leiter direkt nicht weiter. Glück und Glas, wie leicht bricht das. Und die 14-Jährige, das vierte, was sie gesagt hatte, worin sie sich ändern wollte, war das Rauchen. Große Uhren gehen tick, tack, tick, tack. Kleine Uhren gehen tick-tack, tick-tack, tick-tack. Und die kleinen Taschenuhren gehen tick-tack, tick-tack, tick-tack, tick. Murillen hat einen Garten, hier einen Garten, da einen Garten. Und das ist ein Wundergarten. In dem Garten steht ein Baum, hier ein Baum, da ein Baum. Und das ist ein Wunderbaum. Neben dem Baum, da steht ein Haus, hier ein Haus, da ein Haus. Und das ist ein Wunderhaus.

Ja, gut, na, ich find's nochmal ganz kurz. Wer denn? Ja, nochmal von eben, Bettina. Ich? Ja, so, Bettina, ja, das ist, ja. Kurz, und zwar, ich hab was vergessen zu fragen. Mich? Dieses, ja, dieses Lied von der Krenzer Company. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, ob es wirklich so heißt. Ich habe schon mal im Forum gefragt, aber keine Antwort bekommen. Wo bekommt man das her? Das ist irgendeine alte, uralte, Platte. DDR, ja, LP, Flohmarktmäßig. Wie kann heißt jetzt denn genau? Lied von der Krenzer Company. Weißt du auch nicht? Würde ich mal sagen. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Weißt du, von wem, wer das rausgebracht hat irgendwann? Oder? Naja, ich habe ja nur drei Labels im Osten. Da ist es doch egal, welche das war. Also Amiga, Litera oder Eterna. Aber Eterna hat immer nur Klassik gemacht. Insofern war es Litera oder Amiga. Amiga oder? L-I-T-E-R-A. Litera. Litera, Litera. Genau. Oder Amiga. Ja, aber das hilft ja, glaube ich, nicht viel weiter. Ich glaube, man muss wirklich auf Flohmärkte gehen und kicken. Kicken. Ja, ist ein bisschen sehr... Das ist mühsam. Ich gehe sehr gerne wieso auf Flohmärkte, aber... Wieso legt ihr das so am Herzenslied? Ja, ich mache da was gerade, was wo das ganz gut passt. So. Also so. An der Uni jetzt mit Grenze und Mauer und... Die Mauer hat uns getroffen. Ja, genau. Ich kann es ja jetzt spielen, dann musst du das mitschneiden, dann hast du es. Ich glaube, das kann ich gerade nicht. Oh. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Oh. Sonst hätte ich das ja schon ein paar Mal gespielt, sonst hätte ich das schon längst mal mitgeschnitten. Ja, ist das schade. Ja. Da kann man nichts machen. Ja. Ja, machst du was mit Grenze? Da gibt es ja jede Menge. Von Grenze gibt es ja viel. Ja, natürlich. Ja. Also hätte halt ganz gut gepasst jetzt irgendwie. Mm. Oh. Naja. Ah, oh, na, da bin ich ja jetzt was von deprimiert. Das kannst du wohl wissen. Na, ich weiß weil nicht, da hätte ich dir ein Problem. Ja, es ist mein, aber ich bin da, weil ich so ein sensibles Gemüt bin. Oh. Dass ich mir manchmal dann ganz schnell die Probleme von anderen Leuten zu eigen mache. Aha. Und aber immer wieder damit konfrontiert bin, dass meine Probleme eigentlich keinen interessieren. Dass ich da mit einer schnöden, wahrnehmungslosen, unsensiblen Welt konfrontiert mich sehe. Jetzt meinst du aber die Leute vom Radio, pauschal. Aber nicht... Pauschal meine ich das jetzt. Ach komm. Nee, ganz pauschal. Doch, also es wird schon genug Leute geben, die sich für deine Probleme interessieren. Nee. Oh, weil ich ein Problem habe und die muss ich alle praktisch alleine bewältigen. Naja, wo du hast echt, man denn eine Familie und wo sowas. Wo ich denke, ja, da könnte man Hilfe brauchen. Da könnte einmal jemand was abnehmen. Ja. Und dann unter der Last, was hast du, die Anforderungen, wird mein Gang immer krummer. Echt. Naja. Echt, ja. Gut, ne? Oh, ich sage dir, das Leben, ey. Mein lieber Scholli. Naja. Das hat es teilweise in sich, oder? Aber wem sage ich das? Das weißt du doch auch. Ja, natürlich. Ja, siehst du, genau. Aber sonst wäre es ja auch nicht so spannend. Ja, aber ich könnte mir manchmal, würde ich mir ein Leben wünschen, was nicht ganz so spannend ist. Naja. So, sag mal, Grenzer Company soll ich jetzt spielen oder Soldaten sind vorbeimarschiert? Nee, Grenzer Company, wa? Ja, das würde, ja, ich meine, ich kann es nicht mitschneiden. Kannst du nicht mitschneiden, aber du kannst es inzwischen dann bald mitsingen. Wahrscheinlich, ja. Oder? Das wäre ja auch nur so ein i-Tüpfelchen gewesen, praktisch. Wäre jetzt nur so ein i-Tüpfelchen. Was machst du denn da gerade? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll. Natürlich, sag doch mal, ist doch interessant. Die halbe Humboldt-Uni zu. Ach, Quatsch. Die sind doch so nasal, die hören da jetzt kein Kinderfunk. Die hören alle Radio an. Ja, ich höre Radio an. Ich weiß nicht. Na, es geht um, also, ja, ich kann es ja sagen, man kann ja auch ins Vorlesungsverzeichnis gucken. Das ist so eine Übung, die nennt sich DDR, das System der überwachten Grenzen. Aha. Ja, da geht's. Also, klingt ja mäßig originell. Na, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ja, sagt eben bitte. Singt ihr da mal so lustige Lieder wenigstens im Seminar? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Wir sind da sehr, naja gut, ich kann da nichts dazu sagen. Okay, gut. Naja, Bentida. Es geht eigentlich mehr so um, es ging um, also ich schreibe jetzt auch eine Hausarbeit und es geht eigentlich um mediale Reaktionen, also Rundfunk, Fernsehen, Zeitung und so weiter. Und ich habe da schon Zeitungsarchive durchforstet und mir jede Menge Audiomitschnitte und alles Mögliche angehört. Und dann bin ich halt auch auf den Punkt gestoßen, wie die, also es sind ja unheimlich viele Grenzer auch geflohen und auch Volkspolizisten und so weiter. Und wie dann die Leute motiviert wurden, in Anführungszeichen. Ah ja, mit Musik? Unter anderem mit eigenen so. Publikationen zum Beispiel. Also ja. der Grenzsoldat, was so ein Blatt, was rausgegeben wurde. Ach toll. Ja, es ist halt sehr spannend, wenn man sich das dann alles durchschaut, so aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn man das alles mal vergleichen kann. Das ist schon sehr spannend. Kennst du meine allerlieblingszeitschrift aus dem Osten, die ich praktisch nie gelesen habe? Die Sowjetfrau, die ist auch toll. Kenne ich nicht, nee. Nee, na, ich kenne die auch nicht. Die gab es praktisch immer im Zeitungskiosk, aber die hat man natürlich nicht gekauft, weil jetzt nicht so irre spannend war, die Sowjetfrau. Aber inzwischen, 20 Jahre später, könnte ich mir ein Loch in den Arsch ärgern. Ja, vor allen Dingen, das gibt es doch bestimmt auch noch irgendwie in irgendeinem Archiv. Ah, ja, vielleicht, ja, wahrscheinlich, klar, natürlich irgendwo in Bibliotheken oder irgendwo gibt es die Sowjetfrau. Frau. Ja. Würde einen aber schon interessieren, was das Spezifische an der Spezies Sowjetfrau war, oder? Ja. Könnte man noch mal eine schöne Semesterarbeit draus machen. Aber mehr was für Kulturwissenschaften. Ach so, oder so, ne? Naja, gut. Nicht, ja, ja. Du eher germanistisch oder Geschichtswissenschaften. Geschichte? Mhm. Ja, die Sowjetfrau ist doch aber ein klassisches historisches Phänomen. Heute sind doch irgendwie dann die Russenmutti oder irgendwas. Ich habe eine Sowjetfrau über mir wohnen. Ah, ist ja keine Sowjetfrau mehr. Zu schaffen. Achso, stimmt, ja. Ja, deswegen meine ich ja. Ah. Sowjetfrau ist total historisch. Ja, na, vielleicht finde ich da ja mal was. Siehst du? Genau. Bettina, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, gute Besserung. Genau. Ja, danke schön. Muss ja. Tschüss. So, dann jetzt hier nochmal die Grenzerkompanie, oder? Also da muss ich gleich nochmal dazwischen gehen, weil ihr wahrscheinlich jetzt irgendwie so bewusstlos zuhört. Das ist so ein großer Reim, wie überall am Ostseestrand ist vorne Wasser, hinten Land. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist 1A. So, von daher hören wir uns den jetzt nochmal richtig genau an und ihr hört mal richtig präzise mit und vielleicht schreibt der eine oder andere mal mit. Da kann man echt unter poetischem Gesichtspunkt das eine oder andere lernen und eine originelle Formulierung. Das hat im Grunde die Qualität von so 20er-Jahre-Schlagern. Was macht der Meier am Himalaya? Oder mein Papagei frisst keine harten Eier oder sowas. Wie überall am Ostseestrand ist vorne Wasser, hinten Land. Dass ihr euch jetzt hier nicht wie Bolle amüsiert, oh, waren die im Osten blöde, sondern die konnten auch schön dichten, wie man hier hören kann. Ein Gleichgewichtssinn sagt, dass man den Song jetzt nicht einfach so stehen lassen kann, sondern also wegen der Ausgewogenheit, dass es eben nicht lastig ist, von daher hier nochmal, passt irgendwie auch direkt dazu, als Kommentar dazu, Gogol Bordello mit dem Immigration Punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Emigra-Emigra-Emigra-Punk. Emigra-Emigra-Emigra-Punk. Pow! I pull a rabbit to the melting pot. I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigra-Punk. Emigra-Emigra-Emigra-Punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hoza, I see another immigrant punk. There is a little bugger mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band. We still make sound you can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hoza, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ein Sido. Ich bin Sido, der Straßenjunge aus dem Block, Alter. Fritz präsentiert Sido. Und Sido gibt 4 Konzerte in 4 Städten an einem und demselben Tag. Ich bin kein Gangster, kein Killer, ich bin kein ich bin nur ein Junge von der Straße. Also das ist ja wohl wirklich das Letzte. Yeah. Genau, das Letzte von 4 Konzerten an einem und demselben Tag. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Samstag, 27. Januar. Ab 23 Uhr. Sido live im Columbia Club Berlin. Mehr Infos fritz.de. Fritz. Und das hört man. Jummeln, was geht um 0:35? Fritz, Info. Nachrichten. Jummeln, Grisha Sedelke geht. Brasa Sedelke musst du jetzt geben. Brasa Sedelke, genau. You got a rhythm. I got the news for you. My you got a news. News for you, my Gummischuh. So. Ja. Im Streit um die politische Zukunft von CSU-Chef Stoiber hat der Fraktionschef der CSU Herrmann Berichte zurückgewiesen. Es handele sich um einen Machtkampf. Auch nach der heutigen Aussprache sei eine dramatische Entscheidung nicht zu erwarten. In Wildbad Kreuth läuft seit mehreren Stunden die Diskussion über die politische Zukunft Stoibers. Der brandenburgische CDU-Landesvorstand hat sich am Abend überraschend für Sven Paetke als neuen Parteivorsitzenden ausgesprochen. Bei der Abstimmung war Paetkes Konkurrent, Wirtschaftsminister Junghans, allerdings nicht anwesend. Auch vier andere Vorstandsmitglieder fehlten. Sowohl Paetke als auch Junghans bewerben sich um die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden Schönbohm. Der Weg für die Verleihung der Berliner Ehrenbürgerwürde für den Liedermacher Wolf Biermann ist frei. Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus sprach sich heute überraschend deutlich dafür aus. Der Vorschlag kam ursprünglich von der CDU. Der Koalitionspartner Linkspartei beschloss anschließend, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Zum Sport. Alba Berlin hat sich für die zweite Runde des ULEB Cup qualifiziert. Die Basketballer verloren das Auswärtsspiel bei Hapoel Jerusalem mit 82-95, kamen aber trotzdem weiter, weil der belgische Konkurrent beim italienischen Gruppensieger unterlag. Und dann haben wir noch Eishockey. Der deutsche Meister Eisbären Berlin ist beim Eishockeypokal ausgeschieden. Die Berliner verloren ihr Halbfinalspiel bei den Kölner Haien mit 1-2. Wetter. Wetter in der Nacht: gibt es im Norden etwas Regen und es kühlt ab auf 5 bis 3 Grad. Am Tag haben wir es dann wechselhaft und es wird wieder etwas milder. Wir kriegen Temperaturen von 9 bis 12 Grad. Verkehr. Na? Verkehr, Fritz. Nee, du, das Reh war immer noch in den Meldungen drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer noch da liegt. Also wirklich nicht. Okay, wer sagt doch angeblich, liegt um ein totes Reh rum, mir zuliebe? Es könnte irgendwo auf der A, aber ich habe ja nur eine richtige Verkehrsmeldung. Also, also, liebe Autofahrer, A12 Frankfurt-Oder Richtung Berliner Ring zwischen dem Grenzübergang Frankfurt-Oder und dem Dreieck Spreeau ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Und irgendwo auf der A10 liegt ein oder könnte ein totes Reh auf der linken Spur liegen. Vielleicht. Wo denn ungefähr auf der A10? Die ist doch lang. Havelland. Scheiße, ich habe jetzt den Zettel nicht mehr. Ja, super. Aber frag doch deine Hörer, die können dir bestimmt sagen, wo das Reh. Nee. Mich interessiert, ich sitze hier im Warmen. Ja, auf der Avus liegt's nicht, über die du. Gut, okay, also. Ja, danke. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blue Moon. Ihr merkt es echt, wirklich serviceorientierter Sender hier. Hab ich doch vorhin gesagt. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Von wegen geht los, Sandy, jetzt langsam hier. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ist mal jetzt hier, nachdem ihr jetzt irgendwie sich herausgestellt habt, dass ihr alle an dem heutigen Tag viel, viel weniger erlitten habt als ich mit meiner Talfolter Zahnschmerz, Operation. Fände ich es jetzt vielleicht einfach ganz schön, jetzt in der letzten Viertelstunde, dass wir einfach mal junge Menschen anrufen, die jetzt eben nicht versuchen, hier so platzhirschmäßig mich zu übertreffen, sondern die einfach mal Trost spenden wollen, die Verständnis heucheln, die sagen, Mann, ist aber dufte, dass du trotzdem heute noch Sendung machst, das ist aber schön, dass du lebst. Und also so, dass wir auf dem Level mal auch vielleicht, weil ich ja dann sicher auch durch die Umstände des heutigen Tages verursacht, vielleicht auch ein bisschen rabiater war, als es sonst meine Art ist, dass wir so einen versöhnlichen Ausklang praktisch finden. Finde ich schön. Warte, wäre ich ja rufe die Weichtelefonzentrale an. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Geduldet euch. Gleich kommt die Fee. 0331 für Potsdam 7097 110. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Na, wer ist denn da? Du scheinst mir echt ein Tröster vom Herrn zu sein. Du hast jetzt echt mit dem festen Ehrgeiz angerufen, mich hier praktisch in den Arm zu nehmen, mir über den Kopf zu streichen, zu sagen, Mann, Kleiner wird schon, nimm dir das alles nicht so zu Herzen. Zahn kommt, Zahn geht. Zahn ist immer wieder da. Eben nicht. Alter Spalter, ey, stark, dich zu hören, dich zu sehen. Das ist ein so geiler Anblick, oder? Das ist doch unglaublich. Aber Zahnschmerzen sind nicht so schlimm. Es gibt echt schlimmere. Was gibt's denn Schlimmere? Du sag mal. Also richtig ins Zahnschmerz. Du denkst, ich rede hier von Kinderzahnschmerzen, von Milchzahnschmerzen? Ja, so richtig heftig, wenn dir mal ein Zahn gezogen wird, so, da alter Spalter, du. Was hast du denn überhaupt? Alter Spalter, ich lag heute 3 Stunden lang unterm Bohrer. Und das war so ein Presslufthammer, das war so ein Boschhammer praktisch von den, was den Boschhammer praktisch unter den Zahnarztwerkzeugen ist. Verstehst du? Hallo? Ja, hallo? Das war eben feiner Trost. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, Annegret. Annegret. Ja, hallo. Hallo. Also, Mensch, sitzt du mit dicker Wange da? Nee, nicht mit dicker Wanne, aber mit einem Wanne, sondern Wange. Nee, nicht mit dicker Wange, also dick nicht, aber Schmerzen tut es. Oh, ich könnte praktisch keine Sendung machen. Doch, du sprichst so deutlich. Ja, das ist alle Disziplin, das ist Professionalismus. Aha. Das ist Berufsehre, Ethos. Zusammenreißen. Den Stand, wie so ein alter Krieger. Den Standort sichern. Wie so ein alter Krieger, da passt. Genau, den mongolischen Horden, den mongolischen Radiohorden die Stirn bieten. Rotchina. Da passte doch der Song vorhin. Welcher? Na, DDR. Grenzer? Ja, da passte das doch. Natürlich, passt sowieso alle Tier. Smoke on the Water passt auch. Ja. Ja, Annegret. Also, finde ich ja toll, dass man dir das nicht mal anmerkt. Den also, finde ich aber auch hoch, Hut ab, oder? Ja. Würde ich da mir gegenüber sagen. Zahnarzt ist scheiße. Und Zahnärztin auch. Die sind Verbrecher, das sind Folterknechte. Ja, das stimmt. Annegret, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, dann gute Besserung. Ja, und gute Nacht. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, hier jetzt auch nochmal. Halt Trost. Genau, so ist es, Kuttner. So ist es. Hier ist Emma, grüß dich. Ja, hallo, hallo. Nee, ich wollte dich auch auf jeden Fall trösten und schön, dass du das auch sagst, dass man das machen darf. Nee, und ich wundere mich, dass du überhaupt denn auch den Termin genau machst, wenn weil ich irgendwie so blöd bin, weil ich mir da nicht mal was richtig überlegen kann. Weil ich zu doof bin. Also ich finde das. Weil ich echt verprügelt höre. Ja, ich finde, wenn ich wäre, würde ich mir sofort eine knallen. Ja. Genau, ich finde das. Aber ich ist ein anderer, sagt Heiner Müller. Halt nochmal Glück genau. ab. Ja, nee, ich finde, dass du da richtig hart mit dir selbst umgehst. Ah, richtig, oder? Ja, oder? Natürlich. Wie Sylvester Stallone praktisch. Ja. Bin aber so ein Typ, bin ich ja auch. Du bist ja ein harter Knochen. So, ich bin echt ein harter, die harten kommen in die harten, genau. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Kompliment, Kompliment. Genau, Emma, vielen Dank für deinen Trost, ja? Ach du, warte mal, ja? Freitag 21 Uhr? Ja, wie immer, ja, 21 Uhr, wie immer. Immer 21 Uhr, genau. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, du scheinst mir ein Tröster zu sein. Mein lieber, da habe ich aber Glück gehabt, dass du jetzt hier anrufst. Sonst hätte ich ja hier völlig ungetröstet scheiden müssen. Ich bin gerade ein wenig überrascht, dass ich jetzt gerade dran bin. Ja, spitze. Na, du hast doch hier angerufen. Guten Tag, mein Name ist Wem. Wer? Wem. Wem? W-I-L-M, Wem. Wem? Ja. Mit Vorname heißt du Wem? Ja. Na, da möchte man ja den Nachnamen ja nicht wissen, wenn das schon der Vorname ist. Weihrauch. Echt? Ja. Gut, hallo Wem. Hallo. Heißt du Wilhelm? Nein, W-I-L-M, Wilhelm. Wilhelm, hast du angerufen, um mich zu trösten? Nein, ich habe eigentlich angerufen, eine... Aber jetzt sollten noch Leute anrufen, ich die mich... Ganz kurz, bitte. Also kurz, bitte. kurz. Kannst du sowieso nicht mal, kurz. Kennst du einen gewissen Keber? Nee, natürlich, also, euer Physiklehrer, oder? Euer Mathelehrer. Echt? Frank Keber. Ja, genau. Na klar kenne ich den. Cool. Ja, der ist cool. Das war früher mal mein Physiklehrer und mein Mathelehrer. Harter Knochen, also, oder? Du hast recht. Also, naja, also. Super Typ. Na, ich weiß nicht, ob er super war, aber. Sag doch. Naja, ich weiß nicht. Also, ich weiß insofern. Ich weiß. Was heißt denn, dass du weißt? Ne? Na, ich weiß, dass er super ist. Können wir vielleicht ganz kurz vernünftig miteinander. Mit dem habe ich Bombenexperimente gemacht und Meerschweinchen gezüchtet. Jetzt Meerschweinchen gezüchtet? Und Bombenexperimente gemacht. Und wir haben Meerschweinchen gezüchtet, bitte? Na, Meerschweinchen gezüchtet. Wie man Meerschweinchen züchtet. Männchen, Weibchen, Schweinchen. Aha. Stell dich nicht so an. Also, du hattest ein Weibchen, er hatte ein Männchen und ihr... Naja, so ungefähr. Ach, oder Mäuse, weißt du, Mäuse hoch. Ach so. Du sag mal, ja? Eine andere Frage. Und zwar, Na, das ist ja ein Trost. Sollte doch so schnell gehen. Hallo? Ja, naja, sollte relativ schnell gehen. Ja, vielleicht, und zwar eine Frage. Und zwar, ich gehe momentan auf eine Schule. Gut, das ist doch schon mal was. Ja, ob das so gut ist, ist eine andere Frage. Ja. Aber und zwar würde ich dich bitten wollen oder vielmehr fragen wollen, ob du nicht vielleicht auch Lust hättest... Zur Schule zu gehen? Nee, das hängt hinter mir. Ach naja, zur Schule gehen glaube ich nicht. Also ich will auch nicht wirklich... Aber nein, darum geht's gar nicht. Es geht mir eigentlich eher darum, von wegen, ob du nicht vielleicht Lust hättest, mit dem Herrn Biermann zusammen, also mit dem Herrn Wolf Biermann zusammen, einfach mal aufzutreten auf einer, also in einer Schule, innerhalb einer schulischen Veranstaltung. Nein. Nee. Der hat aber auch keine Lust mit mir. Meinst du? Ja. Kommst du darauf? Na, weil ich den nicht leiden kann. Warum nicht? Will ich auch nicht. Und dann, wenn der das erstmal mit Spitz kriegt, dass ich ihn nicht leiden kann, dann kann der mich so weit von nicht leiden. Hohohoho, da brennt die Luft. Na, also soweit ich weiß, warum? Na, warum nicht? Man kann ihn da nicht immer alle leiden müssen. Na, darum geht's doch gar nicht, ob man jemanden leiden kann oder nicht. Also mir geht es eigentlich nur darum, dass einfach, es gibt eine Schule in Marzahn-Hellersdorf. Ja. Die hat ein massives Problem. Nicht nur ein Problem, dass man dort einige Menschen wieder sieht, die man auch in der Fightback gesehen hat, sondern auch, dass es Menschen dort gibt, die nicht unbedingt recht nett sind anderen Menschen gegenüber. Da würde ich mich wohlfühlen. Da gehöre ich hin, glaube ich. So, jener bin ich ja auch. Nee, das glaube ich nicht. Ach so, nee? Schade. Also Entschuldigung, ich habe jetzt nicht mit Lust auf Trash-Talk. Also Trash-Talk war jetzt gerade nicht so meine Idee. Ja. Also. Ja, ich sage ja auch, was ich meine. Ich spreche ja ehrlich. Nun ja, aber warum redest du denn also so? Na, weil es so ist. Aha. Nun gut. Also hättest du kein Interesse daran, vielleicht eventuell für einen gemeinsamen Auftritt oder so etwas mit Herrn... Nein, Biermann? Ich singe ja auch nicht. Ach, darum geht's doch gar nicht, ob du singst oder nicht. Also, aber meine, der singt ja immer. Ich möchte ja auch gar nicht, dass du singst. Also, ach so. Das ist ja auch sehr nett. Also weil, ich kenne deinen Gesang nicht... Du, aber ich habe mit Biermann irgendwie nichts zu tun. Also insofern... Naja, aber der Gesang muss vielleicht nicht wirklich sein, also... Ich weiß nicht, also ich kann es mir einfach schwer vorstellen. Also nach dem, was ich mir so... Zusammengereimt hast? Nie, nachdem ich es so gehört habe, eigentlich so. Von wem? Naja, von 1, 2, 3, 4, vielleicht auch 5 Sendungen, die ich bisher irgendwie mal mitbekommen habe, war der Gesang, den man dort hören konnte, nicht allzu... Ja, nee, das ist schon klar. Nee, dass ich nicht singe, das erschließt sich ganz schnell. Bitte? Ja, dass ich nicht singe, erschließt sich schnell. Aha. Nein, also um es jetzt kurz zu machen. No ja. Trash Talk, ganz kurz, die Sendung ist sowieso zu Ende. Ich hab mit Biermann nicht den Mut. Warum nicht? Wiss ich auch nicht. Ladet PJ Harvey ein. Bin ich sofort da. Oder Iggy Pop. Bin ich auch sofort da. Was hast du denn für ein Problem mit Biermann? Nö. Nein, ich meine, ich würde mich dafür interessieren. Also, ich würde eher nicht fragen wollen, was hast du für ein Problem das mit Biermann? Das lösen wir jetzt nicht in 3 Minuten. Nein, natürlich nicht. Dann machen wir 4 Minuten raus. 5. Nee, weil jetzt ist es ja... Ich bin definitiv das, was man keinen Biermann-Fan nennt. So. Das kann ich verstehen. Gut. Dann sind wir uns einig. Ja, okay. Ja. Mich würde einfach nur interessieren, also ich meine, Biermann-Fan, ja oder nein, das spielt ja gerade keine Rolle. Also ach, solange ich es mir aussuchen kann, mit wem ich auf der Bühne stehe oder mit wem ich zu tun habe, suche ich es ja, mir aus. Das kann man ja eh. Und ich meine, das kannst du... Naja, siehst du, darum mache ich es ja auch und darum sage ich nee. Also insofern sind wir schon am Ende, okay? Ja, nein, Moment. Doch. Jetzt ist die Sendung nämlich auch zu Ende. Letzten Satz von dir? Warum? Warum? Ist ein guter letzter Satz. Ich finde, so sollten eigentlich alle Gespräche enden, dass es irgendwie ein bisschen offen bleibt. Der Vorhang fällt, die Farben, wie heißt es? Der Vorhang zu, die Augen oder die Ohren offen oder wie heißt es? Ja? Spielt keine Rolle. Nein, ich frage dich ernsthaft. Also warum? Habe ich gesagt. Weil ich irgendwie... Dann habe ich vielleicht nicht verstanden, dass wir beide vielleicht gemeinsam geredet haben. Nee, weil ich kein Fan von Biermann bin und keine Lust auf so eine Gespräche habe. Okay? Schade. Ja. Nein, also schade, dass du kein Fan bist. Nein, das auch nicht. Aber auch schade, dass du nicht das bist, das auch nicht. Allerdings würde mich interessieren, warum? Also vielmehr, warum? Genau, bei der Frage bleiben wir. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. 1, 2, 3, 4. Das ist doch alles derselbe Nö. Ich steh auf Tele 64. Ich steh auf Tele 64. Wow. Bin ich traurig? Bin ich froh? Ja, ich höre nur noch Radio. Und bei dir, Timmy, zu So, damit ist die Sendung praktisch hier auch zu Ende. Vielleicht noch ein allerletztes Wort zu Biermann. Trotzdem, ich hätte Lust, darüber lange zu reden. Biermann finde ich deswegen doof, weil er Leute gut findet, die ich blöde finde, weil er Leute blöde findet, die ich gut finde und weil er in den letzten 15 Jahren bei allen wesentlichen politischen Fragen, bei welchem Krieg auch immer, irgendwie anderer Meinung war. So, das zu Wolf Biermann. Bald ist er Ehrenbürger. Das ist auch schön. Die Sendung jetzt hier ist zu Ende. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Wir sehen uns vielleicht am Freitag, 21 Uhr an der Volksbühne zu den Videoschnipseln. Tschüss, hier jetzt dann gleich weiter. Tschüss. Und jetzt echt nach Hause und die Zähne, erstmal schön Zähne putzen. Tschüss. Thank you.